Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit. Nummer 28. Ich bin Joke, hallo. Hallo, ich bin Steff. Hallo, ich bin Marleen. Wir trinken Tee. Ich weiß gar nicht, welchen wir hier trinken. Wir trinken Tee. Was trinken wir denn für Tee, Schatz? Wir trinken feinsten Bio-Elfen-Tralala. Elfen-Tralala? Ja. Elfen-Traum, oder? Traum. Elfen-Traum heißt der. Das gibt sofort ein Stößchen an Posiput. Stimmt. Wir trinken Elfen-Tee, weil Posiput gerade Elfen gezeichnet hat. Ein 1000-Elfen-Projekt. 1000-Elfen-Projekt, ja. Ah. Gebannt auf Twitter folgen kann. Ah. Okay. Das habe ich irgendwie. Das habe ich noch. Das ist der neueste heiße Scheiß und ich habe ihn nicht mitbekommen. Genau. Der neueste heiße Scheiß. Ja, Gibt's was zu sagen? Ja, ich wollte jetzt gerade erzählen, dass wir so ein bisschen das Projekt, beziehungsweise Steff hier eigentlich eher das Projekt, wir kaufen Tee mit bescheuerten Namen, die aber eigentlich ganz nette Inhaltsstoffe haben. ein und gucken mal, ob irgendwie sie leckerer schmecken als ihre Namen. Und Elfentraum ist echt in Ordnung, würde ich sagen. Wir haben auch Petersilien-Liebestee. Nein, was ist es? Es ist Petersilie drin, aber es heißt nicht Petersilien-Liebestee. Wobei, das sind ja schon diese Bio-Öko-Tees aus Bio-Öko-Reformhaus-Läden. Ja. Was wir haben. Und was mein Projekt ist, ist nochmal mehr so diese nahezu Mainstreaming-Teemarken, die manchmal einfach so diese Ruhe sanft. Träume schön. Aber wir kaufen fast nie Nicht-Bio-Tee. Oder? Oder? Ja, dann ab und an. Man merkt, ich habe voll die Ahnung, was wir hier trinken. Jedenfalls haben wir leider nichts Süßes, was mich traurig stimmt. Und wir haben nichts zum Knistern. Aber wir haben was ganz Neues. Ja. Wir haben ein Kasenbaby. Ja. Neuen Cat-Content. Alter Cat-Content weg. Großes neuer Drama. Cat-Content da. Großes Drama, große Trauer. Neuer Cat-Content da. Also falls es gleich lärmt, es schreit oder wir schreien, weil sich irgendetwas in unsere Haut krallt. Es könnte an Flux liegen. Ho. Ho. Ansonsten könnte ich mal das Projekt starten. Ich bin jetzt offiziell angemeldet. Noch 6 Monate bis zum Abgabetermin. Mal gucken, man könnte dann gucken über die monatlichen Podcasts, ob ich vielleicht panischer werde oder ob ich wahnsinniger werde oder so. Wahrscheinlich wirst du wahnsinniger, könnte ich mir vorstellen. Ja, dass du nur noch irgendwelche Fetzen einwirfst in unsere Gespräche, die genau. So gar nichts mit der Sache zu tun haben, aber irgendwie so gerade noch in deinem Kopf rumgehen. Diskurs. Subjekt. Subjekt, genau. Jo. Wir sind ein bisschen spät, ja. Genau. Wir waren so festen Willens. Und dann kam Kultur dazwischen. Genau. Dann kam Alltag dazwischen. Aber jetzt haben wir es. Und haben wir aber schon vor, das weiter regelmäßig zu machen. Was bedeutet, dass wir in 2 Wochen schon wieder die nächste Folge machen. Aber ja. Kein Problem für uns. Ja. Wir müssen nur schnell noch ein Thema finden. Ja, das Thema heute ist super. Ja, wir sind lustigerweise ziemlich d'accord mit einem Thema des Gender Camps. Es geht so in die Richtung, so ein bisschen. Gender Camp. Gender Camp. Kurz bisschen genau, Gender Camp. Camp. Wir können sagen, Gender Camp ist super, ist aber leider ausverkauft. Man kann eventuell noch zelten draußen, um teilzunehmen. Aber die Liste ist schon auch schon voll. Ja. Nee, ja, also da ist auch schon, ich glaube, meine letzte Info ist, dass die, dass es gerade, glaube ich, noch 1 oder 2 Plätze gab beim für die Zeltplätze. Oha. Also. Das ist ein schönes Event. Informiert euch, wir verlinken es. Achtet nächstes Jahr darauf, wenn es im Februar mit der Anmeldung postet. Naja, Moment. Also es ist, man muss überwiesen haben bis zum 8. März, bis zum Internationalen Frauentag, wie wir in der E-Mail nochmal uns hingewiesen haben. Also die Deadline war Internationaler Frauentag, in Klammern 8. März. Und danach werden ja dann wieder Plätze frei. Weil sicherlich nicht alle überweisen werden, die sich angemeldet haben. Also es gibt noch Chancen. Es gibt ja schon Leute auf der Wartelisten. Ja, aber trotzdem würde ich das noch nicht komplett abschreiben, das Thema. Ich würde es noch ein bisschen verfolgen. Es gibt auch einen Twitter-Account vom Gendercamp, der heißt Gendercamp. Von daher kann man, wenn man da, also wenn jetzt eine Person das hört und denkt, ach, das wollte ich ja schon immer mal machen, das ist mir völlig immer vorbeigegangen. Queer-Feminismus, Netz- und Nerd- und Geek-Kulturen. Ja, und wenn ihr ein Kind habt, so im Grundschulalter, mitbringen. Wäre super. Ja. Genau. Machen wir. Und ich freue mich schon. Aber wir werden noch ein paar Mal drüber reden, denke ich, weil es ist im Mai und wir haben jetzt Februar und da kann man noch, werden wir noch ein paar Mal, denke ich, drüber quatschen. Aber tatsächlich gibt es ja auch schon die Anregung dort. Geht es um Kinderlieder. Ne? Es geht um die Anfrage beim Gendercamp ist, glaube ich, Geschlechter in Kinderliedern. Genau, und so ein bisschen auf die Suche machen nach Kinderliedern mit. Netter kurz im Kalender, es tut mir sehr leid. Ja, Steffi guckt sich die Tierbabys an in unserem Küchenkalender. Pass auf. Sollten wir im Mai alle beim Gendercamp sein, könnten wir dort, wäre dort nämlich unser Podcast. Das ist ja schwierig, ne? Zweiter Freitag. Da bis jetzt, ich habe ja gehört, da gibt es ja Internet dieses Jahr sogar. Starkes Internet. Starkes Internet. Wenn der Boden taugt. Wenn der Boden taugt, gibt es Mega DSL 300.000. Okay. Irgendwas ganz Tolles. For the win. Ja. Das und eine PS3 habe ich ja irgendwie. Ich war auch ganz irritiert. Da stand in der Timeline, also wie heißt denn das? Nicht Timeline, das ist in Twitter. Das in dem Time Schedule. Stand drin, dass man abends, wenn man Bock hat, PS3 spielen kann. Keine Wii? Das weiß ich, aber eine Wii gibt es ja auch. Es sei denn, jemand hat sie mitgenommen oder geklaut oder was auch immer. Wurde sie nicht gemobst ich damals? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie gemobst wurde. Aber vielleicht wurde sie ja wieder beschafft. Naja, also jedenfalls, man kann alles dort machen. Ja, auf jeden Fall, PS3 spielen fände ich ja auch super. Obwohl Wii war auch gut. Naja, egal, auf jeden Fall. Ich finde es super, dass es gibt. Und falls wir da alle hinfahren sollten, könnte ich mir schon vorstellen, mal eine Folge neben der Spur sozusagen zu machen. Eine eher ungewöhnliche Alter-Scheitern-Folge. Eine Folge neben der Spur, eine öffentliche Folge. Ah, wir könnten, genau, wir machen so ein Podium. wir machen das so wie berühmte Podcasts machen sowas, ja. Ne? Achso, ja, wirklich? Ja, ja. Ja, wir machen das. Werde ich bestimmt rot. Wie bei der, man sieht es ja dann nicht, ne? Bei so einem Podcast. Aber die Leute dort. Und dann petzen die alle, sagen, Juke ist rot. Nein, das sind ganz nette Leute, das würden die nie machen. Mal gucken. Wir haben überhaupt nicht die Ausrüstung dafür. Egal. Wir machen wieder so ein Fishbowl wie letztes Jahr, nur dass wir dann innen drin sitzen und podcasten und dann von außen dann so Zwischenrufe und Leute kommen kurz dann dazu. Okay, wir können es ja mal ein lustiges Konzept. Ja, genau, ich dachte eher so, wir können schon mal irgendwie ein lustiges Konzept uns überlegen und dann mal gucken, was man so draus macht. Ja. Okay. So irgendwie ein Projekt für über das Gender Camp oder so. Könnte ich mir lustig vorstellen. Ja. Aber das dauert ja noch ein bisschen und jetzt haben wir was anderes, nämlich, jetzt habe ich schon die Hälfte gesagt irgendwie, wir hatten überlegt, wir sprechen mal über Medien für Kinder und die eigenen Ansprüche, die man so hat. Versus Realität. Genau. Versus. Da müssen wir schon lachen. Versus dessen, wie denn so die Realität aussieht und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich schon mal das Fazit vorwegnehme, nämlich es ist ein fröhliches, heiteres Scheitern. Also das ist wirklich, passt wirklich, also selten hat irgendwie ein Thema, finde ich, so gut auf unseren Podcast-Titel gepasst wie Kindermedien und die eigenen Ansprüche und die Realität. Ja, und Juka hat ein Spielchen vorbereitet, ein kleines. Damit es auch für uns überraschend bleibt, habe ich meine Mütze jetzt mit lauter kleinen Schnipseln gefüllt mit den ganzen Medien, die uns eingefallen sind. Mehr Medien kennen wir nicht. Genau. Gott, ist da Internet betrieben? Nein! Scheiße! Aber das Kind war noch nicht im Internet. Doch. Ich mach schnell. Mach schnell ein Internetzettel. Oh nein, wir sind solche Versager. Internet. Oh, Puh, haben wir ja gerade nochmal die Kurve gekriegt. Ja, vielleicht haben wir auch noch andere Medien vergessen. Das könnte gut sein. Zeitungen. Zeitschriften. Print-Medien. Okay. Naja. Oh Mann. Es wird eine lange Nacht, Leute. Jo. Vielleicht schaffen wir auch gar nicht an. Vielleicht sind wir irgendwann auch. Können wir Zeitungen und Zeitschriften zusammen machen vielleicht? Ja, das Kind liest ja jetzt noch nicht so Zeitungen. Ja, und wenn das dann gezogen wird, ne? Ja. Also wir müssen durchkommen, sonst habe ich einen Schnipsel im Haar das nächste Mal, wenn ich meine Mütze aufsetze. So, müssen wir wohl dran denken. Zieh einen Schnipsel. Oh, unsere Glücksfee. Klappt. Und es ist. Ganz aufgeschnitten. Musik. Oh. Wer hat sich denn den Scheiß ausgedacht? Oh, bitte. Kleine Katzen dürfen nicht auf den Tisch. Das kommt doch schon beim Gendercamp. Nein, es kommt es nicht. Da geht es um, im Gendercamp ist angedacht, dass es Kinderlieder, das ist ach so, ja. Lieder, die für stimmt. Kinder gemacht sind. Stimmt, ja, das ist was ganz anderes. Und das unterscheidet sich massiv, würde ich sagen, zu 99% zum Beispiel von dem Musikkonsum unseres Kindes. Mhm. Vielleicht 95% mhm. mittlerweile. ja. Tja. Der Anspruch. Also ich sag ja immer noch besser als Sido und Bushido. Das ist ja so. Ist noch zu klein, das ist ja so mein. Das ist ja so, wenn ich an meinen Anspruch denke und an die Realität, dann ist so, wenn ich das so abgleiche, ist so meine Konklusion aus dem Ganzen immer. Nicht mein Kabel. Das Kind könnte auch Sido und Bushido hören. Mhm. Und das tut es offensichtlich nicht. Zumindest nicht in unserer Anwesenheit. Ich glaube ja noch nicht. Das kann gut sein, ja. Und es ist wahrscheinlich auch ein bisschen das, was ich dann immer denke. Noch ist es nur etwas anderes. Wir können vielleicht hoffen, dass, wenn das Kind so alt ist, dass das passen würde, dass es die dann einfach, dass sie keine Musik mehr machen. Oder dass das schon so alt ist, dann, dass es uns. Da gibt es dann noch Schlimmeres. Genau, da gibt es dann einfach noch Schlimmeres. Ja, man muss auch hoffen, dass mit zunehmen, also dass sozusagen seine Englischkenntnisse relativ langsam zunehmen, sodass sich das dann auch mit dem Alter vielleicht so ein bisschen deckt. Weil ich meine, das gut, also so das, was die Musik, die er hört und die wir ihm auch zu hören geben, irgendwie, wenn er sich irgendwelche Lieder wünscht, teilweise ja schon auch schwierige Inhalte haben oder auch sexistische Inhalte, weil Pop haben. Und es tatsächlich nur funktioniert, dass er nicht weiß, was, also dass er die Texte nicht versteht. So. Ich habe zum Beispiel neulich von den letzten Bravo-Hits ein Lied gehört, das hatte er jetzt nicht, aber es war trotzdem ein so, ist irgendeines dieser Pop-Lieder, die man so im Radio hören könnte. Und dann kommen halt dann auch die ganze Zeit immer so, das war nur so erstaunt in dem Moment, weil ich auf einmal so ein Fetzen realisiert habe, da hat eine Frau gesungen, irgendwie I'm gonna swallow your pride. Also drumherum ging es halt irgendwie sowas. Und da dachte ich, also halt so irgendwie so Fetzen, weil man erstmal denkt so, wow, okay, alles klar, irgendwie. So diese Pop, also so in diesem Pop-Matsch, das lässt man ja manchmal einfach so ein bisschen auch vorbeirieseln, ohne darauf zu achten. Und wenn es dann so, wenn dann auf einmal so ein kleiner Ausschnitt, wenn man so klar an einem ankommt, dann ist es irgendwie so, boah, hui. Irgendwie. Und vom Niveau her unterscheiden sie sich aber halt teilweise nicht sonderlich. Weil es halt so, kommt halt dann in so einem poppigen Gewand her. Wobei jetzt nicht heißt, dass Pop irgendwie alles sexistisch ist und sowas. Dafür gibt es zum Glück irgendwie auch echt diversen Pop. Das Kind mag auch Lady Gaga. Auch wenn Lady Gaga auch irgendwie gewiss nicht die harmlosesten Inhalte oder sowas hat. Ja, also was so Inhalte englischsprachig angeht, schwierig. Also das ist eigentlich so das Ziel, ist dann vielleicht altersgerecht auch mal Sachen vielleicht zu übersetzen und zu sagen, dass das irgendwie doof ist. Mhm. So diese klassische Medienkompetenz wahrscheinlich, dass manche Sachen. Ich würde ja gerne noch mal ein bisschen mehr so beim ein bisschen weiter vorne anfangen und mal darüber nachdenken, was ist denn der Anspruch eigentlich? Jetzt genau, sind wir schon so mitten eingestiegen irgendwie so in irgendein Medium. Ich würde euch auch gerne fragen, wie ihr denn eigentlich mit Musik umgeht. Also wir sind ja jetzt alle nicht Leute, die überhaupt gar nicht so aktuelle Radiomusik oder sowas hören. Das heißt, es kommen, oder keine Ahnung, wie soll ich das nennen, irgendwie so Musik, die halt einfach so nicht aus total speziellen Subkulturen kommt oder sowas. Also wir hören alle nicht nur queer-feministischen Punk oder sowas, wo man vielleicht sicher sein könnte, dass die Texte alle total cool sind oder sowas. Wie geht ihr denn mit Liedern um? Also wie geht ihr denn mit Liedtexten um, oder? Also ich glaube, ich mache das so, wie ich das ganz oft mit so Umgang mit Dingen, die ich schwierig kontrollieren kann, mache. Nämlich, dass ich manchmal, wenn ich das Gefühl habe, dass es mir gerade wichtig ist, sehr konsequent bin in auch einer Verweigerungshaltung und manchmal auch gar nicht. Und ich glaube, das ist echt immer so ein bisschen auch stimmungsabhängig. Also es gibt zum Beispiel eine Sache, was ich wirklich konsequent boykottiere, ist, also Joko und ich tanzen ja Standard und Latein. Und es gibt halt es gibt dann ja immer so regelmäßig, also die Tanzlehrerin oder Tanztrainerin eher, legt halt gerne die gleichen Sachen auf, damit man eben sich nicht immer neu einfinden muss und irgendeinen Rhythmus, gerade wenn man noch lernt und so, ist es halt besser, wenn man dann halt irgendwie auch Rhythmus irgendwie schon kennt und so. Und eine Zeit lang hat sie als Disco Fox gerne I Kissed a Girl von Katy Perry aufgelegt. Und da tanze ich nicht zu. Also das mache ich nicht. So. Ja, also da haben wir ja eher sogar gesagt, dass... Ja, da haben wir auch angedeutet mal, dass, aber wir haben da keine Diskussion. Nichts angedeutet, ich habe ihr das gesagt. Ach so, gut, ich nicht. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass es halt irgendwie, dass wir halt da, also auch tatsächlich sehr, sehr explizit irgendwie auch nicht mitgetanzt haben, so. Oder so. Also da, und das würde ich auch weiter so machen. Also dazu tanze ich nicht. So. Also auch weder im Training noch in der Disco noch irgendwie so. Also das ist schon eine Grenze. Ich würde jetzt nicht das Radio umschalten, wenn es kommt. Mhm. So. Aber ich würde jetzt nicht, ich würde jetzt nicht explizit noch irgendwie das, mich da irgendwie bewusst, also zu bewegen oder so. Also das, also da bin ich dann irgendwie total konsequent, aber ich bin nicht immer so konsequent. Also das ist halt wirklich total, ist glaube ich bei mir echt so ein Bauchgefühl-Ding. Aber was ich zum Beispiel schon mache, ist, also gerade so Radiosender mit so, wo ja viel Musik läuft, jedenfalls bei den Radiosendern, die ich so höre, dass ich bestimmte auch Musik, die da gespielt wird, einfach nicht ertrage und das auch aufgrund der Texte zum Teil und dass ich die dann auch nicht höre, diese Radiosender, weil mich das einfach dann in der Masse dann, also nicht, weil es dann einzelne Lieder sind, die ich da so scheiße finde, sondern weil ich es einfach in der Masse nicht ertrage irgendwie, was da für eine Scheiße gespielt wird so und dann eher mich auf die Suche begebe nach so anderen Radiosendern, wo dann vielleicht ich das Gefühl habe, dass irgendwie mehr meins ist und das liegt nicht nur am Musikgeschmack, sondern tatsächlich auch an den Texten. Oder dann eben an sowas wie keine Ahnung, wenn dann irgendwie in so eine Deutschland sucht den Superstar-Scheiße irgendwie die ganze Zeit rauf und runter gespielt wird, das finde ich halt auch total fragwürdig irgendwie und auch politisch fragwürdig, das. Und wenn das dann die ganze Zeit irgendwie in so einem Radiosender gespielt wird, weil es halt gerade irgendwie in den Top Ten ist, dann, also, ne, dann hat das ja erstmal mit den Liedtexten nichts zu tun und trotzdem ist es irgendwie, merke ich, dass sich in mir politischer Widerstand regt und ich irgendwie keine Lust habe, das mir anzuhören und dann eher nach Sendern suche, die das dann halt nicht so spielen. Ich hatte mal, also dazu noch, ich höre relativ, also ich glaube, inzwischen höre ich einfach relativ viel Musik mit Sprachen, die ich nicht verstehe. Wo es natürlich, da kann ich das halt nicht kontrollieren. Ne? Also da entzieht sich das dann irgendwie so einer Kontrolle, ob diese Texte nun irgendwie sexistisch oder homophob oder was auch immer sind. Hatten wir es nicht neulich? Also sexistisch oder homophob oder transphob oder sonstistisch. Ja, und da suche ich dann zum Beispiel nicht jetzt nochmal, also da versenke ich jetzt nicht unglaublich viel Energie rein, zum Beispiel um irgendwelche Texte zu übersetzen, um mal zu gucken, über was da eigentlich gesungen wird. Das ist vielleicht dann auch eher relevant, wenn man damit, also wenn ich das, ich würde vielleicht nicht das in der Öffentlichkeit spielen, ohne zu wissen, irgendwie, worum es geht, zum Beispiel. Ich glaube, dass, also weil, solange ich das irgendwie selbst nur höre, ist es ja, also so, wäre es ja irgendwie mein Ding, ist ja mein Ding, dass ich nicht weiß, worum es da geht. Aber wenn ich das sozusagen öffentlich spiele, dann muss ich ja davon ausgehen, dass jemand versteht, das Lied versteht und das dann dadurch irgendwie als dann scheiße findet. Ob man mich so wohl noch hört? Bestimmt. Na klar. Ja. Nächster Punkt, der mir dazu eingefallen ist, ist zwei Punkte sind mir schon ein. Ich hatte mal mit einer ehemaligen Mitbewohnerin genau so eine Situation. Sie hat halt eigentlich eher so mehr so Punk gehört und war eigentlich auch schon eher feministisch und hat dann kam halt irgendwie so ein Hip-Hop, ich vermute es war Hip-Hop-Lied, was einfach total sexistisch war, aber einfach total geil. Also es war einfach, ich fand es auch total gut. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, welches war. Ach, was war denn das nochmal? Es war auch total bekannt und es war irgendwie, es bestand eigentlich nur aus Arschwackeln und Hüfte wackeln und irgendwie Titten zeigen und so. Und wir haben echt richtig lange darüber geredet, ob es okay ist, dieses Lied. Also sie fand es einfach so geil, dass sie sich die Platte kaufen wollte und das dann auch getan hat. Und wir haben echt lange, lange affirmative Gespräche führen, damit sie sich nicht total scheiße fühlt, weil sie halt diese Platte gekauft hat. Und das fand ich schon echt spannend, so als, oh mein Gott, irgendwie jetzt stehe ich halt auf dieses Lied und ich bin ein erwachsener Mensch und ich muss mich total rechtfertigen, weil ich genau weiß, da kommt nur Scheiße drin vor. Aber ich finde es so geil, das mache ich denn jetzt. Ja. Was, wenn ich schick wäre jetzt oder so? Nee, es war irgendwie, ich weiß auch nicht mehr, was es war, aber es war, aber nee, das war's nicht. Ja, das mit der Öffentlichkeit ist ja insofern ganz spannend, weil, oder auch mit diesem eigenen Anspruch und so, also es passt ja beides ganz gut, wenn es dann wieder darum geht, okay, also ich finde ja, es gibt irgendwie so, es gibt so eine Eigenverantwortung, als erwachsene Person irgendwie gibt es halt so eine Selbstverantwortung, okay, was konsumiere ich und so, aber wenn man halt jetzt, und das ist ja eigentlich auch das Thema, ne, wenn man jetzt irgendwie Verantwortung übernimmt für die Medienkompetenz eines Kindes, so, dann ist das ja quasi wie etwas, also es ist nicht das Gleiche wie etwas in der Öffentlichkeit spielen, weil es geht dann nicht darum, okay, es könnte eine Person irgendwas verstehen, was ich nicht verstehe und so, aber es geht ja dann schon über die eigene Eigenverantwortung hinaus. Da setzt es ja genau an, dass die Problematik mit irgendwie, was kann man jetzt, also an welchen Stellen findet man was vertretbar und wo schneidet man auch einfach total in sowohl sowas wie eine Findungsphase als auch sowas wie, keine Ahnung, man will so ein Kind ja auch jetzt nicht total ausschließen von allem und irgendwie so, also ich finde es ja ganz, also ich merke, das ist ja auch der Grund, warum wir irgendwie angefangen haben, darüber zu reden, so oder dass wir das Thema auch ganz gut fanden. Es ist ja ganz schwierig, da so einen Grat zu finden, von was ist eigentlich okay und was ist nicht okay und warum ist es nicht okay und mit welchen Argumenten kann ich was zulassen und was nicht, auf gar keinen Fall und so. Also es ist echt, also ich, also meine bisherige Erfahrung ist, dass es absolut verschieden ist und nicht, es gibt da kein generelles, das geht nicht oder das geht immer oder so. Oder wenn ich das mich an die und die Regeln halte, dann fühle ich mich gut grundsätzlich mit irgendwelchen Medien oder Nicht-Medien so. Und das gibt's gar nicht so. Es ist immer so ganz verschieden. So, und echt eine Herausforderung, jedenfalls, wenn man das so ernst nimmt wie wir. So. Was so Öffentlichkeit angeht, würde ich halt schon, fände ich das schon an manchen Stellen ein bisschen ähnlich wie so Selbstanspruch, weil ich dann schon überlege, Oder ich ja auch davon ausgehe, dass irgendwie dann Kinder Versatzstücke aus Liedern nehmen und sie irgendwie vor sich hin singen und solche Sachen. Und dadurch, so, dass sie sozusagen genau auch wieder dieses außer Kontrolle geraten, irgendwas ist außerhalb von meinem Bereich, auf den ich irgendwie Einfluss nehmen kann. Und auch da wieder sozusagen aufgrund von Unwissenheit ist irgendwie Ärger, Verletzungen, was auch immer, Missverständnisse irgendwie geben kann. Das hatte ich heute, das Rauschen der Diskurse. Ah, ja. Da geht schon los. Genau, deshalb habe ich das schon. Sofort mehr Elfentralala. Ich brauche auch mehr Elfentralala. Ich wollte auch gerade schon Elfentralala bestellen. Und ich finde, das ist schon eine relativ, also so ein Ding von, ich finde schon, dass es ein Kriterium sein kann von irgendwie kann ich mir vorstellen, dass das Kind irgendwie was von dem Lied singt. Irgendwo. Ja. Also so das in die Öffentlichkeit trägt. Aber ich screene nicht jedes Lied danach. Also so, ich finde schon, dass wir auf mancher Ebene relativ entspannt mit Sachen umgehen. Also was so Fäkalsprache und Kraftausdrücke angeht, das zum Beispiel. Ganz schön viel, ne? Und das also ja, so Großstadtgeflüster zum Beispiel, ne? Ja. Und also sozusagen irgendwie Großstadtgeflüster ist eine Band, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ist eine Band und die schimpfen auch, und die schimpfen vor allem auf Deutsch. Ja, genau, und das sind Sachen, die versteht er dann. Mhm. Und das findet er super. Ja, dass er ungestraft laut Kraftausdruckmusik hören darf. Und das singt er dann auch in der Schule. Also so, das ist dann klar, dass er irgendwie auch mal haufenweise Scheiße in der Klasse rumruft oder sowas. Ich merke dann schon so, ich kann mir vorstellen, dass das manche befremdlich finden, aber ich merke gleichzeitig, dass ich das nicht schlimm finde. Irgendwie, weil ich irgendwie denke, ich halte das auf einer Ebene irgendwie auch rumzufluchen und das irgendwie auch als so eine Art Kanal zu haben, irgendwie auch rumzufluchen und auch richtig doll rumzufluchen, erstmal für total legitim. Ja. Wenn es erstmal darum geht, sich selbst Ausdruck zu verschaffen, das ist was anderes, wenn ich andere beleidige. Also das ist halt nochmal was anderes. Aber so, ich finde, das passt halt gerade bei Großstadtgeflüster, finde ich schon, dass es eher auch in vielen Texten darum geht, irgendwie so einen eigenen Zustand irgendwie so zu beschreiben. Und ich glaube, das ist halt der Anspruch, oder? Also der Anspruch ist halt irgendwie, es ist okay, irgendwie auch unkonventionelle oder nicht, also ich meine, ne, also es gibt bestimmt viele Eltern, die verbieten ihren Kindern Fäkalsprache zu benutzen oder würden ihnen keine Lieder vorsetzen. Wir haben ihnen das ja auch gegeben. Also, lass mich mal kurz aussprechen. Also der Anspruch ist ja schon, es ist also über die Grenzen von so einem guten Geschmack, was für viele so ein guter Geschmack ist, hinauszugehen und auch quasi auch es okay, zum Beispiel okay finden zu lassen, irgendwie zu fluchen oder zu schimpfen, aber niemals auf Kosten anderer. Also ich glaube, das ist ja so der Anspruch, oder zu versuchen, dass sozusagen, dass dieses... Also ich habe schon das Gefühl, dass so eine meiner Grundansprüche an die Erziehung von so einem Kind ist, irgendwie erhebe dich nicht über andere, aus welchen Gründen auch immer irgendwie. Also jedenfalls nicht permanent irgendwie, ne? Also man kann sich mal freuen, dass man mal ein Spiel gewonnen hat, klar, ne? Also ich ohne Frage. Und es ist auch schön, wenn man sich mal freut, irgendwie, dass man mal besser ist in irgendwas oder so, aber eben nicht in so einem permanenten, ich bin besser als, weil ich bin grundsätzlich so und so oder so. Und das aus allen, also ne, und das ist so mein Grundanspruch eigentlich an die Erziehung. Und das gilt dann natürlich auch für die Lieder. So. Also, solange da nicht andere beschimpft werden, aus welchen Gründen auch immer. Ist alles super. Nee, also ich habe da strengere Regeln. Was hast du denn noch für Regeln? Also ich wollte mal anfangen aufzuschreiben, was wir so erwähnen. Irgendwie an Medien und an... Was habe ich gerade mit Großstadtgeflüster erwähnt? Ich dachte, ich schreibe das mal auf. Kannst du mir mal bitte einen Zettel geben? Vielleicht suchen wir nachträglich. Dann müssen wir das nicht im Nachhinein abhören, was wir dann sehen. Also ich, dazu muss ich vielleicht kurz sagen, ich habe so informell den Job übernommen, das Kind mit Musik zu versorgen, was sich darin äußert, dass er immer mal rumquakt, dass er irgendwie ein Lied haben möchte und ich dann halt irgendwie sammle, bis ich eine kleine Liste zusammengestellt habe, die ich dann auf CD brenne und dann hat er wieder neue Musik. Und da habe ich schon auch zensiert. Also da habe ich auch Sachen nicht mit reingenommen, die er eigentlich haben wollte. Und unter anderem auch vom Großstadtgeflüster zum Beispiel habe ich auch nicht alles mit reingenommen. Und warum? Kannst du dich noch erinnern? Jetzt überlege ich gerade, was ich bei Großstadtgeflüster draußen gelassen habe. Also was... Also ich weiß zum Beispiel, das ist jetzt nicht Großstadtgeflüster, aber das ist eigentlich relativ, das steht ganz gut so für das Problem, das ich halt manchmal mit den Liedern habe. Wir haben ihm Tanzverbot ja vorgespielt, ne? Ja, das war geil. Genau. Das ist ein Lied von Fettes Brot zusammen mit Bela B. zu der politischen Situation in Hamburg, als Schill hier mitregiert hat. Und da gibt es halt ein Lied zu, so ein politisches Statement, und das haben wir ihm halt vorgespielt. Und das fand er auch gut, das ist auch ein super Lied, ich finde es auch nach wie vor total cool, das Lied. Und auch unabhängig vom Text, cool, weil es halt einfach geht auch irgendwie gut ab oder so. Und er wollte das gerne haben, und ich habe ihm gesagt, dass ich ihm das nicht geben werde. Und zwar mit der Begründung, dass ich glaube, dass da Sachen drin sind, die er noch nicht versteht. Beziehungsweise irgendwie sowas habe ich ihm gesagt, dass ich nicht möchte, dass er die Sachen, die da drin vorkommen, dass ich finde, dass das nicht für Kinder ist und dass ich deshalb damit gerne noch warten möchte, bis ich ihm das gebe. Und der Grund war, dass in diesem Lied zum Beispiel die Textzeilen vorkommen, die Stadt gehört uns und dieses Lied geht raus an den Sack, der sie bumst. Zum Beispiel. Oder ihr kriegt ein Tanzbein tief in den Arsch geschoben. Ja. Und das waren halt so Momente, wo ich dachte, okay, ich als erwachsener Mensch kann damit irgendwie umgehen, aber ich kann viel mehr Ebenen von Abstraktion und Verbindungen damit reinbringen, als er das kann. Er sitzt dann so direkt davor und kriegt möglicherweise Ausdrücke mit, die in anderen Kontexten dann einfach zum Beispiel in diesem Fall homophob sein können. Oder sexistisch auch. Sexistisch. Ne? Oder auf eine komische Art Sexualität ausdrücken. Also sowas. Gewalt, ne? Gewalt genau. Und Sexualität irgendwie miteinander zu verbinden. Ja. Ja. Ja. Und das Gleiche habe ich halt auch bei, ähnliche Sachen habe ich halt auch bei Großstadtgeflüster gemacht, wo es noch klarer war, dass das halt eher so eine Ich-Bezugsgeschichte war. Die singt ja einfach auch sehr explizit teilweise, auch über Sexualität sehr explizit, wo ich einfach dachte, nee, das möchte ich dem jetzt noch nicht geben, weil ich sozusagen nicht unter Kontrolle habe, was er daraus macht oder wie er das versteht oder ob da nicht vielleicht auch einfach das, was in dem Lied wiederum total feinsinnig und zynisch und kritisch über mehrere Ecken ausgedrückt wird, bei ihm dann einfach total platt ankommt. Genauso wie bei Großstadtgeflüster, die ja sehr viel irgendwie mit so zynischer Kritik, würde ich sagen, arbeiten, einfach die Texte teilweise für ein Kind, glaube ich, nicht verständlich sind. Also beziehungsweise so aufgebaut sind, dass ein Kind unter Garantie genau das Gegenteil von dem versteht, was gemeint ist. Und die Ironie nicht mitkriegt, genau. Zum Beispiel, ja. Und solche Texte finde ich dann nicht gut für ihn. Ja. Und die verbiete ich ihm dann auch. Ja, aber das ist ja eigentlich, was du eben schon meintest, irgendwie, das finde ich ja eigentlich schon auch nochmal ganz erwähnenswert, nämlich dieses, es ist ja nicht nur so, dass wir darüber nachdenken, okay, was kann denn das Kind hören oder so, sondern im Gegenteil, so gerade Jucke hat ja, du hast ja irgendwie schon eigentlich total früh angefangen, ihm auch so Musik unterzujubeln, ne? Also so, und ihm halt irgendwie auch so ganz breiten Musikgeschmack, also so ganz eine ganz breite Musikauswahl anzubieten, die er auch sehr dankbar annimmt. Mhm. Und das eigentlich finde ich das ja auch ganz schön irgendwie, ne? Das ist auch so eine ganz schöne Ebene, so dass er sich sowas wünscht und dann machst du ihm so eine CD zurecht und so, und da ist ja auch wirklich alles Mögliche drauf und da sind ja Sachen drauf. Das ja, und die singt er dann auch und findet er super irgendwie, da, das freut ja irgendwie so das queer-feministische Herz, ne, so, also wenn er dann so bestimmte Sachen singt oder dann irgendwie so bestimmte Sachen irgendwie gut findet oder sowas irgendwie, ja, das ist jetzt nicht der total abgefahrene Geheimtipps oder sowas, ne, aber sowas wie The Knife oder sowas irgendwie oder M.I.A. oder so, das ist ja schon jetzt irgendwie... Stimmt, das Kind kann hervorragend M.I.A. mitsingen. Ja. Jimmy, super, das macht der total gut. Ja, also... Damit sollte er mal zum Supertalent gehen, ja? Da würde er... Ja, genau, also da... Jimmy. Da, ich habe mal kurz hier The Knife und M.I.A. drauf. Ja, genau. Also das Kind kann toll M.I.A. singen, das haben wir ja so. Also und das Tolle ist ja, also das muss ich jetzt nochmal kurz einwerfen, Entschuldigung, dass er singt kein einziges Wort so, wie es gesungen wird, ne? Sondern irgendwie lautmalerisch singt er irgendwas mit und man kann es absolut gut erkennen. Ja. Das ist echt so lustig. Und eigentlich finde ich ja gerade, dass das eigentlich ja auch eine ganz schöne Ebene ist, irgendwie ihm da auch einfach ein möglichst breites Spektrum irgendwie an Musik irgendwie mitzugeben und eben nicht nur das, was irgendwie in irgendwelchen scheiß Hamburger Radiostationen irgendwie einem so vorgesetzt wird, was wir hier eh nicht hören, aber... aber? Genau, aber dann kommt halt auch noch das, was er eben sonst noch mitbekommt, mitkriegt, ne? Und das ist halt zum Teil, also wir hatten hier schon sehr... lange Diskussionen jetzt über Michael Jackson, ne? Und da, und das ist, also Michael Jackson an sich ist ja jetzt erstmal nicht so das Problem oder so, aber wir hatten schon dann so, und da, das war dann wieder so eine Situation, wo ich einfach nicht wusste, wie genau ich jetzt eigentlich damit umgehen soll, dass jetzt Michael Jackson, der halt gerade total in ist, weil es halt irgendwie so eine Show gab, irgendwie im Herbst irgendwie, wo halt irgendwie dann dieses Kind, so ein Kind irgendwie Michael Jackson nachgetanzt hat. Und dann war halt Michael Jackson einfach total in und dann waren halt auch die Michael Jackson Moves total in und Michael Jackson fasst sich einfach mal relativ häufig in den Schritt, wenn es irgendwie um Tanzen geht und macht auch sonst relativ große, mackerige Bewegungen und so und das war schon, finde ich, ganz schön schwierig, da irgendwie eine Grenze zu finden, was geht und was geht nicht, so und also ich habe ihm tatsächlich sehr explizit verboten, sich kann alles tanzen, aber sich bitte nicht regelmäßig in den Schritt fassen beim Tanzen. So, das ist irgendwie auch mit der Begründung, dass es halt irgendwie so ein Erwachsenen-Ding. So. Ich finde ja Michael Jackson schon schwierig. Also auch abgesehen von in den Schritt fassen. Finde ich, also ich hatte damit echt, ich fand es problematisch. Ich finde die Figur Michael Jackson, die finde ich so. Also ja, die ist irgendwie sehr vielschichtig und sehr widersprüchlich, aber vieles an dem ist einfach, finde ich, sehr problematisch und ich hatte echt ein Problem damit. Und vor allem aber dann halt auf so einer Metaebene, dass es so, ich glaube, ich hatte an sich schon so ein tierisches Problem mit dieser scheiß Show und diesem scheiß Kind, das da irgendwie 8 Jahre alt ist und auf der Bühne dann irgendwie Michael Jackson, also es war, man muss sich ja auch mit Sachen auseinandersetzen, hey, boah. Ja, aber das ist dann immer so das Ding, also das ist, also ja, natürlich, es ist eine total schwierige Figur, Michael Jackson ist eine ganz schwierige Figur und ich finde diese Show auch scheiße und keine Ahnung was. Und dann setzt aber bei mir tatsächlich so dieser Punkt ein von, ich kann diesem armen 8-jährigen Kind irgendwie oder 7-jährigen Kind irgendwie einfach nicht diesen ganzen Anspruch überstülpen, den ich so habe irgendwie. Also, dass Michael Jackson eine schwierige Figur ist und alles, was an ihm dranhängt, irgendwie echt schwierig ist und ich den aus verschiedenen Gründen auch jetzt nicht total unproblematisch finde und dass ich diese Show total blöd finde und keine Ahnung was, das kann ich dem irgendwie in seinem, ich finde es aber gerade cool und ich möchte so gerne tanzen und ich mag auch die Bewegung und das finde ich dann auch wieder gut, dass er dann irgendwie tanzt und so, also, und das kann ich dem jetzt nicht alles aufstülpen, nur weil ich das jetzt gerade alles aus verschiedenen, und dann denke ich mir dann auch immer, also ich denke dann auch ganz oft, also nicht nur in solchen Situationen, sondern einfach immer wieder, wenn ich genau dieses, okay, wo ist jetzt mein Anspruch und was kann ich dem jetzt zumuten, denke ich halt auch manchmal, es ist auch einfach wichtig für so ein Kind Erfahrungen zu machen Und auch die widersprüchlich, also wenn man so ein Kind einfach die ganze Zeit immer nur irgendwie entweder viel zu komplexe Sachverhalte irgendwie nahelegt und dann sagt, aus den und den Gründen finde ich das jetzt gerade schwierig, oder ihm das alles irgendwie verbietet, dann kann der ja gar keinen differenzierten Umgang lernen, weil es erstens, entweder ist er total überfordert von irgendwelchen total komplexen Sachverhalten irgendwie, oder er kommt gar nicht mehr mit in Kontakt irgendwie. Und beides finde ich auch blöd. Und ich finde es auch, also man muss ja auch irgendwie auch Sachen auch einfach, also man muss ja da auch irgendwie irgendwann an einem Punkt im Leben überhaupt die Chance haben, an einem Punkt in dem Leben zu kommen, zu sagen, oh, das fand ich mal gut, das ist ja voll scheiße eigentlich irgendwie. Jetzt, wo ich das merke, wo ich den ein bisschen reflektierter oder, ne, und wenn man immer nur weggehalten wurde oder immer nur so kommt, so schwierige Sachverhalte irgendwie bekommen hat, dann kann man ja gar nicht an den Punkt kommen, irgendwie überhaupt zu merken, was man eigentlich mal irgendwie alles für einen Scheiß gut gefunden hat oder so. Das denke ich mir dann halt irgendwie manchmal, wenn ich irgendwie so also ich versuche da halt irgendwie einen Weg zu finden, mit dem Scheitern an den eigenen Ansprüchen umzugehen. Und das ist dann so ein Gedanke, den ich dann so habe. Und das ist ja auch wirklich nur ein ganz bestimmtes, so ein ganz konkreter Teil eigentlich, bei dem, was wir uns jetzt so, bei dem wir uns jetzt die ganze Zeit so ein bisschen abgearbeitet hatten mit ihm. Also jetzt mal irgendwie persönliche Meinung über Michael Jackson hin oder her. Es ist ja auch sowas wie irgendwie, es ist eine total wichtige Figur in der Musikgeschichte, ja, in der modernen irgendwie Pop-Musikgeschichte. Und und hat einfach als Figur auch dort irgendwie eine vielschichtige Bedeutung. Und das ist ja erstmal auch gut, sowas wie Allgemeinbildung irgendwie so mitzunehmen. Und das halt irgendwie eben, was so der problematische Teil daran ist, es hängt eben aber dann eben sehr doll mit dieser Fernsehshow zusammen, nämlich dass das ist eben auch der Punkt, womit ich auch immer Probleme habe, nämlich wenn Kinder zu doll wie Erwachsene behandelt werden, und zwar eben nicht, dass sie ernst genommen werden in ihrer Meinung, sondern dass sie Erwachsene imitieren. So, und das ist dann schwierig. Und das ist aber jetzt so zum Beispiel bei dem, was so Tanzen angeht. Also wir haben ja, das Pflegekind fällt nicht weit vom Stamm. Ich finde, unser Kind ist sehr, kommt sehr doll nach uns. Das ist nämlich sehr musikalisch. Ach so, ja. Er singt total gerne und gut, und wir singen auch. Also irgendwie ist es, ich finde schon, dass irgendwie so der Alltag auch musikalisch bestimmt ist, wo das irgendwie Musik läuft oder wir einfach vor uns hin singen oder er eben auch vor sich hin singt und das irgendwie so tanzen okay ist, einfach auch mal so. Und er kann total gut tanzen. Das ist halt noch ein zusätzlicher Punkt. Er kann extrem gut tanzen. Und das ist natürlich dann umso krasser, wenn man sieht, wie ultraschnell er sich irgendwelche Bewegungen oder nur so Haltungen irgendwie abgeguckt hat und die dann in irgendeine Choreografie irgendwie umgewandelt hat und sowas. Das war schon echt krass zu sehen. So. Und ich finde, das hat es aber auch nur schwieriger gemacht, da irgendwie so einen Umgang zu finden von, okay, was finde ich jetzt eigentlich wirklich doof an dem Ganzen und was gut und wie kann ich das im Himmels Willen eigentlich gerade noch trennen? Ich fand, es war an der Stelle einfach so unglaublich schwer auch zu trennen. So, außer dass wir halt nicht total irgendwie an einem Stück rumgejubelt haben und dass er ja irgendwie wie der kleine Michael Jackson aussieht und dass er jetzt irgendwie, dass es alles total toll ist und so. Also dass er ja irgendwie so dass er am besten sich bewerben soll irgendwie für die nächste Show oder sonst was. Das kann man ja alles auch bis in die Unendlichkeit treiben irgendwie. Was das angeht, das so einfach dann total unhinterfragt zu pushen. So. Ja. Michael Jackson schreibe ich jetzt mal nicht auf die Liste, ne? Nee. Das fand ich auch ein sehr lustiges Beispiel, weil ich es einerseits total toll finde, dass er irgendwie Michael Jackson mitnimmt und er ja auch einfach echt zugepflastert wurde von uns und anderen mit Musik, auch sehr älterer Musik von ihm und irgendwie Geschichte um ihn und sowas. Das ist irgendwie so ein Kontext, Und das ist ja dann auch wieder so eine Erfüllung des eigenen Anspruchs eigentlich. Ne? Also wir versuchen das dann halt so mit, okay, du findest es gut, gut, aber dann bitte mit Kontext. Ne? Das ist irgendwie Michael Jackson als Kind, der hat irgendwie schon als Kind gesungen, es gab irgendwie, hier, das ist die Biografie irgendwie und er fand es ja auch spannend und wollte das auch alles wissen, aber er fand es, glaube ich, auch so ein bisschen komisch, dass wir das wirklich auch dann durchgezogen haben und ihm dann halt tatsächlich irgendwie eine Michael Jackson Biografie geschenkt haben mit Bildern und dass er sich das irgendwie angucken kann und so das ist ja dann auch wieder so eine Erfüllung eigentlich. Also das war ja auch für uns irgendwie, ne? Dieses, okay, das ist der Anspruch irgendwie, wenn du das gut findest, dann bitte mit Kontext. Und ich denke halt auch, dass gerade bei einem 8-jährigen Kind irgendwie habe ich dann auch wenig Sorge, dass irgendwie so dieses differenzierte Bild, was wir haben und was eigentlich unser Anspruch ist, auch dann eben von irgendwann von ganz alleine kommen kann, wenn einfach nach und nach eben die Information durchsickert. Oder also und er sich nochmal damit auseinandersetzt. So, ich denke auch, manche Sachen kommen dann doch, wenn sie kommen sollen von alleine. Es gibt ja auch noch den Anspruch, dass es gute Musik ist. Das ist ja die Meinung ja auseinander, was das nun wieder ist. Also ich würde nochmal so ein Negativbeispiel nehmen. Denn, also ich glaube, was mein persönlicher Tiefpunkt war, nochmal von diesen CDs, ne, war, als ich ihm dann Walker Walker aufgenommen habe. Gebrannt habe. Das war echt hart. Das war von Shakira, ein Lied. Dieses Fußballlied. Und das Ding war halt, und ja, das finde ich auch im Nachhinein immer noch spannend. So die Konstellation. Er ist halt totaler Fußballfan. Okay, wenig überraschend irgendwie. Alle sind totale Fußballfans in seinem Alter. Oder fast alle. Und die es nicht sind, sind wahrscheinlich nicht normal. Und er ist ja dann einfach, er ist einfach in einem anderen Umfeld oder in einem anderen Kontext, wenn er nicht bei uns ist. Und er kriegt einfach andere Sachen mit und er fand halt dieses Lied einfach total super und total geil und wollte es dringend haben und hat mich ewig auch genervt mit dem Lied, dass er das dringend haben möchte. Und ich fand dieses Lied aus gleich diversen Gründen echt scheiße. Und wirklich, ich finde es echt richtig daneben. Und hab's immer mal halt trotzdem auf CD gebrannt und hab's dann sofort wieder von meinem Rechner geschmissen. Ich glaube, es war auch das Einzige, das ich tatsächlich sofort wieder gelöscht hab, nachdem ich es gebrannt hab. Und hab's auch danach einfach immer weiter gehasst. Und er fand's natürlich total toll und das war ein schwieriger Moment. Und da dachte ich halt, ich mache ihm das bevor ich jetzt anfange, irgendwie solche Sachen zu sagen, wie ich finde es scheiße, dass Shakira sich irgendwie so ein widerständiges afrikanisch-kontinentales Lied aneignet und daraus so eine Fußballhymne macht, habe ich dann irgendwie, ich meine, sowas kann ich ihm einfach nicht erklären, ne? Das wird einfach, was soll ich ihm da sagen? Also, ne, das sind irgendwie so Sachen, die. Oder auch dieses Ding, wenn sie jetzt irgendwie anfängt, so Afrika zu singen, dann ist einfach total klar, im Zuge dieser ganzen Fußballgeschichte gibt es halt so dieses eine Afrika und dass da noch unterschiedliche Länder gibt oder so, geht völlig unter und es gibt einfach irgendwie nur, meinetwegen noch Südafrika, aber Hauptsache Afrika. Und das ist ja irgendwie für so ein Kind ist das ja wahrscheinlich irgendwie so eine Überladung des Songs, die einfach überhaupt nicht an, also wo es gar keine Chance gibt, irgendwie das irgendwie plausibel zu machen. Plus, ich hatte dann bei dem Lied echt das Gefühl, das ist sowas, das wäre total gemein, wenn ich ihm das nicht geben würde, weil es das einfach so doll um ihn rum gibt, dieses Lied, dass es echt so eine Beschneidung wäre, ihm das halt nicht zu geben. Sowas wie, keine Ahnung, dann irgendwie. Alle haben ein bestimmtes Spielzeug, nur er nicht. Oder alle machen den neuesten Trend mit, nur er nicht. Und das finde ich dann wieder total schwierig, weil das ja dann auch in so eine andere Richtung geht von zu hohe Ansprüche an das Kind. Also dann muss es irgendwie so leiden unter meinen Ansprüchen. Und das fand ich dann halt nicht gut. Trotzdem, es war eine echt schwierige Entscheidung. Und es war eine harte Phase, aber sie ist jetzt vorbei. Sie ist wieder vorbei, genau. Ja, also sie ist wieder aufgeflammt am Wochenende. Nee. Was? Ja. Wieso? Ich wollte nämlich gerade noch mal einwerfen, dass Wir am Wochenende hatten wir Kontakt mit anderen Kindern. Das Kind hatte Kontakt mit anderen Kindern, die nicht in seiner Klasse waren. Die waren auch ein bisschen jünger als er. Es war auf so einer Party. Und da waren halt andere Kinder. Und da hat er so vor sich hingesungen, dieses Lied. Und dann hat nämlich das andere Kind, was da war, ist nämlich eingefallen und hat mitgesungen. Und das war nämlich so ein Bonding-Moment. Und das war ganz spannend, weil in dem Moment, ich saß so daneben und habe das so mitbekommen. Und ich fand das ganz interessant, weil die kannten sich nicht, die beiden. Und die haben sich dann so... Also die mussten ja jetzt irgendwie so eine Party gemeinsam überstehen, ne? Und mussten ja nur auch irgendwie miteinander klarkommen so. Und da war ich irgendwie ganz, das war so ein ganz schöner Moment, weil ich dachte irgendwie, da hat dieses Scheißlied doch mal irgendwie was Gutes irgendwie gerade, weil die nämlich gerade Bonding darüber betreiben konnten und irgendwie da irgendwie auf dieser Erwachsenenparty ja irgendwie so ein, und das hat man, also ne, das war irgendwie gut, fand ich. Also da hat das dann voll funktioniert mit diesem, naja, es gibt dann Momente, da muss man auch einfach ein bisschen darauf achten, dass da irgendwie auch dass der jetzt nicht so totaler Alien wird. Ne? Popkulturelle Kompetenz. Ich möchte das mal zusammenfassen. Ja, danke. Ja, danke, gerne. Steff, danke. Dann können wir ja jetzt mal das neues Medium ziehen. Genau, wir können einfach mal weiterhüpfen. Ja. So. Ja. Ich reiche die Wundertüte weiter. Du kommst nicht ran. Komm nicht ran, weil ich habe hier so eine starke Babykatze auf dem Schoß. Das ist kein Mensch. Oh, ja, die sieht so niedlich aus. Was ist es? Hörspiele. Okay. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Spontanspiel, ne? Können wir nochmal so einen leichten Übergang machen zwischen Hörspiel und Musik, nämlich der Traumzauberbaum. Ich finde, das war ja eines der wenigen Sachen, die er tatsächlich irgendwie auch häufiger mal gehört hat. Die er auch sofort verquert hat. Toll. Wieso? Weil er immer zu Olga Holger gesagt hat. Und dann gab es immer diese schwule Gespenstergeschichte. Das hat mich jedes Mal gefreut. Willst du jetzt schwul mit queer gleichsetzen? Oder? Ja, ich glaube, inzwischen kann man das machen. Heutzutage geht alles. Hat auch mal Every Gay statt Every Day gesungen. Every Gay. Every Gay. Every Gay. Naja. Na, okay, zurück zum Thema. Also, und das ist ja so eine Mischung aus. Also, es ist ja vor allem Musik, aber es wird ja versucht, in so eine. Geschichte. Es sind Geschichten wieder. Dankeschön. Und das ist ja auch wirklich ganz nett. Besonders die Liebesgeschichte zwischen Hugo und Olga. Besonders die. Ja, das war nett. Ansonsten Hörspiele, Hörbücher hatte ich nicht. Ne? Ich weiß gar nicht, ob er mal welche hatte und würde es gar nicht wissen, oder... Also mein Anspruch ist da tatsächlich, also da gibt es jetzt keinen Spezialanspruch an Hörbücher oder irgendwie keinen speziellen Umgang. Mir wird die Show gestohlen von der Babykatze, die sich auf meinem Schoß besonders niedlich zurechtgelegt hat. So niedlich. Und wir haben keine Schokolade. Da fällt mir gerade was ein, bitteschön. Oh. Joko hat jetzt gerade Schokolade geschenkt bekommen. Oh. Also zumindest in unserem Eltern-, Pflegeeltern-Kind-Alltag spielen Hörspiele die Rolle des möglichst immer das Gleiche, möglichst eher so ritualisiertes, man kann schon jedes Wort mitsprechen, abends vor dem Einschlafen noch irgendwas hören. Und da sind wir, glaube ich, echt so, überlass das mal dem Kind, was er irgendwie hören will. Weil ich habe da auch da tatsächlich eher so dieses Ding von, es ist halt eher so, da geht es irgendwie, das ist so ein wichtiges Ritual und das ist so wichtig, dass es irgendwie immer auch so ein bestimmter Pool an Sachen ist irgendwie und dass da immer das Gleiche kommt irgendwie und so, dass es da ist. Da ist die Message dahinter, was da erzählt wird, ist, glaube ich, echt relativ irrelevant. Also auch bei Hörspielen habe ich Ansprüche. Nein, also die Hörspiele, die das Pflegekind, Entschuldigung, es liegt bestimmt nur einem Schokoladenklops, die das Kind so hört, sind SpongeBob, Benjamin Blümchen, die drei Fragezeichen Kids, Das war's, ne? ganz früher mal so ein bisschen Avatar, aber das macht er jetzt gerade nicht. Aus denen habe ich mich ziemlich ausgeklinkt. Da weiß ich eigentlich, also SpongeBob finde ich total nervig, weil die muss rumschreien. Benjamin Blümchen finde ich auch nervig. Das fand ich, glaube ich, schon früher nervig, weil ich das einfach blöd finde, wenn da immer so ein Elefant kommt und Törö sagt. Das ist einfach lächerlich. Nein. Tja. Marcel Reichshanitzky. Ja, Kinderhörspiele. Das ist lächerlich, Törö, was soll ich damit? Die drei Fragezeichen Kids habe ich noch nicht richtig gehört. Das klang spannend, aber ich finde die drei Fragezeichen, ich finde die immer so ein bisschen ambivalent. Einerseits habe ich die als Kind total gerne gehört und finde die auch nach wie vor so von der Geschichte her total super, weil die halt so, ja, so entdecken und aufregend und so. Andererseits sind die, glaube ich, schon auch echt normativ. So, und es sind nur Jungs und sie sind weiß und das hört man halt immer mal wieder. Und was ich zum Beispiel, ich habe halt trotzdem diese drei Fragezeichen Kids-Hörspiel gekauft. Jetzt, wenn das Kind irgendwann mal diesen Podcast hört, dann weiß es jetzt, dass nicht der Weihnachtsmann die CD gebracht hat, sondern ich habe sie gekauft. Bei Karstadt. Das wird immer schlimmer. Immer schlimmer. Hör auf. Genau. Und als ich da aber stand, habe ich nochmal so. Das Geschenkpapier bei Putni ist so. Was meinst du? Tut uns leid. Oh. Habe ich aber gedacht, es gibt, glaube ich, so zwei, die ich einfach nicht kaufen würde und die ich ihnen nicht zur Verfügung stellen würde. Das sind einmal die fünf Freunde. TKKG meinst du? Und TKKG. Achso, das ist nochmal was anderes. Fünf Freunde? Was ist das denn? Fünf Freunde ist von Annette Blyton, auch so Abenteuergeschichten. Aha. Die zwar einen Tomboy haben, George, ja. Aber halt ansonsten total normierend sind. Noch schlimmer ist natürlich TKKG. Das geht einfach gar nicht. Das niemals. Wenn es nach mir ginge, niemals dürfte dieses Kind TKKG hören. Mädchen, wie du, gehören um diese Zeit ins Bett. Wir gehen jetzt das Abenteuer lösen. Okay. Du meinst Tatsachen. Genau. Also, nein. Nächstes Thema. Nein, okay. Aber es kam auch nie. Es ist, also ich glaube, das sind auch beides Sachen, die gerade eh nicht cool sind, die auch gerade überhaupt nicht innen sind. Bloß ein Klößchen. Also bitte, was soll denn das? Gut, ja. TKKG geht gar nicht. Das gut geht nicht. Das ist okay. Atmen, einatmen, ausatmen. Gut. Nee, also du hast gut, ich glaube, du hast Glück. Du hast wirklich großes Glück, weil keines von beiden ist gerade wirklich... Tarzan, ja. Gabi. Der Name ist natürlich gut, aber... Ja. Das einzig Gute an TKKG ist das G für Gabi. Tarzan und seine Gabi. Ja, wir können einfach das Thema TKKG abschließen. TKKG genau. Geht gar nicht, Punkt. Ansonsten finde ich, habe ich irgendwie noch nicht so das geile Hörspiel gefunden. Ja, es ist, glaube ich... Es muss, also ich glaube auch so, manche Sachen werden sich irgendwann von alleine so ein bisschen erledigt haben. Manchmal taucht es dann wieder so auf. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass ich Kassetten nochmal gehört hatte oder wenn ich irgendwo mal unterwegs war in Ferien oder sowas und dann hatte ich nur so einen kleinen Pool an Kassetten oder sowas, dass dann auch halt dann eh immer nur die wenigen Kassetten damals herhalten müssen oder ich dann welche ausgeliehen hatte aus der Bücherei und die halt dann auch, wenn ich sie gut fand, irgendwie mehrmals hintereinander gehört habe oder sowas und ich glaube, das können Kinder dann auch einfach sehr gut ab, dieses Wiederholen, das soll ja auch entweder beruhigend wirken, so als Nebenberieselung, wenn er irgendwas macht in seinem Zimmer, oder eben zum Einschlafen. Und dafür ist es ja erstmal okay. Und so über kurz oder lang kriegt man ja dann doch so ein bisschen die Inhalte mit, teilweise. Und wenn mir dann mal was auffallen würde, was ich irgendwie total doof finde oder sowas, dann kann man das ja auch benennen, wenn es jetzt irgendwie echt schlimm ist. Und eine Sache, das war zum Beispiel diese Susi und Strolch-Kassette. Ah, Susi und Strolch. So, das war ja dann irgendwie so, das hatte sich ja dann erledigt, weil es auch einfach irgendwie komisch war und doof und das nicht so. Ja, fanden wir blöd? Hatten wir ihm mitgebracht? Ich glaube, wir fanden die blöd, er fand sie irgendwie auch blöd, aus anderen Gründen wahrscheinlich, und damit hatte sich das, manchmal erledigt sich sowas ja auch einfach durch Geschmacksfragen, das ist ja auch eigentlich dann ganz gut. Wollen wir vielleicht einfach das ein neues Medium machen? Hörspiel ist irgendwie nicht so ergiebig. Zieh doch mal ein. Es kommt bestimmt Internet. Wieso? Weil ich da irgendwie nichts dazu zu sagen habe. Hat das jetzt irgendwie so arrangiert, dass es jetzt kommt? Filme. Ich mach die. Achso. Ja, Filme. Star Wars. Ab 12. Großes Drama. Ja. Ja. Ja. Auch da muss ich ja sagen, da scheitere ich ja auch wirklich an meinem eigenen Anspruch, den ich früher hatte. So krass. Also früher hatte ich den Anspruch. Also bevor ich so ernsthaft in die Verlegenheit kam, mir ernsthaft darüber Gedanken zu machen, wie man mit so einem Kind und Medien irgendwie umgeht, habe ich natürlich so als total medieninteressierte Person irgendwie und immer nur diese blöden Gesetzesvorschriften, und die haben ja keine Ahnung, was so ein Kind eigentlich, ne, und so, und man muss da ja einfach viel individueller rangehen und muss einfach so gucken, und am besten man guckt sich halt die Sachen an und kann dann einfach auch ein bisschen individueller entscheiden, was für so ein Kind jetzt eigentlich sinnvoll ist und was nicht, und diese scheiß Altersvorgaben irgendwie sind eigentlich ja Richtwerte, und ich würde dann schon, ne, aber so eigentlich muss man da ja ganz anders rangehen irgendwie, und was mache ich jetzt irgendwie so? Alles, was irgendwie ab 12 ist, fliegt schon mal konsequent raus aus dem Pool irgendwie und wird erstmal gar nicht mal nachgedacht, weil das, was irgendwie ansonsten noch übrig bleibt irgendwie und auch was dann trotzdem noch sozusagen irgendwie anschwappt irgendwie so an Sachen irgendwie, reicht komplett aus, um irgendwie so die eigenen Ansprüche irgendwie da dran zu messen, und dann muss man ja erst anfangen mit irgendwelchen Sachen. Also was weiß ich, da liegt jetzt irgendwie dieser Harry Potter Film ab 12 irgendwie, und ich weiß, da muss ich noch nicht mal, den muss ich mir noch nicht mal angucken, da muss ich noch mal nachdenken irgendwie, ob der jetzt interessant ist oder nicht, irgendwie, der fliegt sofort raus aus den eventuellen Sachen irgendwie, die dieses Kind zu sehen kriegt. Also, das war, glaube ich, so der Punkt, wo ich so, eine der ersten Male gemerkt habe, so bei Computerspielen und bei Filmen, Altersrichtlinien, und mein Anspruch, den ich vorher hatte, also bevor das Kind da war, und den ich jetzt habe und wo ich jetzt mich dran langhangel, und ich glaube noch in meinem ganzen Leben, hätte nie gedacht, dass ich so sehr mal auf irgendwelche Aufkleber gucken werde, was so Altersgeschichten angeht. Ja. Also. Ja, der Abstand von 8 zu 12 ist halt dann doch noch ganz schön krass, ne? Ja, klar, aber wie gesagt, ich hatte ja früher immer eher so diesen wirklich sehr expliziten Gedanken von, das muss man echt gucken, ne? Und ich habe mir ja wirklich die Mühe gemacht und habe mir viele Computerspiele ab 12 auch angeguckt irgendwie, und habe dann aber eigentlich bei allen sofort gemerkt irgendwie, also Computerspiele kommt ja noch was wegen irgendwie, aber das ist gut, egal. Ja. Nee, ich glaube, wenn man das Kind tatsächlich dann mal so real vor sich sitzen hat und sehen kann, was das so kann und was das macht und so, dann fallen einem ja auch viel mehr Sachen auf, die in Filmen dann vielleicht tatsächlich nicht altersgerecht sind oder so. Andererseits fallen einem auch dann in den Filmen ab 6 furchtbar viele Sachen auf, die total scheiße sind. Ja. Also Filme, finde ich, ist so für mich so der Bereich, wo ich echt so viel missachte von dem, was ich eigentlich gerne hätte. Weil das einfach so massiv ist. Also ich kriege da so massiv so all das geboten, was ich scheiße finde, dass ich mich da echt richtig doll drüber hinwegsetze und ihm halt sehr viel tatsächlich zeige, wovon ich eigentlich denke, wow. Schlimm, schlimm, schlimm, schlimm. Ja, und es sind halt Sachen, schlimm. Also sind halt Filme, die ihm halt gehören. Also die halt seine sind und die aber eben auch, die, also bei dem halt auch dieses Altersbeschränkungsding eben nicht zieht. Und das ist dann auch tatsächlich schwierig, weil es sind vieles auch Filme, die kennt er schon total gut, die hat er schon irgendwie mehrmals gesehen, oder man weiß einfach nur, naja, sie sind jetzt nicht sonderlich intelligent oder irgendwie vielschichtig oder sowas, sondern sorgen tatsächlich nur dafür, dass man sich jetzt gerade nicht sonderlich viel Gedanken machen muss, sondern das halt eher so ein entspanntes Konsumieren beinhaltet und so. Plus, also so ich glaube, wenn wir ernsthaft die Ressourcen gehabt hätten, uns irgendwie damit auseinanderzusetzen, ich glaube, wir hätten es getan. Aber ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass wir da einfach an einen Punkt angekommen sind, dass es sozusagen für den Moment unsere Möglichkeiten einfach auch überstiegen hat. Sozusagen uns dann noch hinzusetzen, erstens Filme vorzugucken, um erstmal ohne ihn uns ein Bild zu machen, sondern eher das mit ihm zu gucken, um dann zumindest mal irgendwie eine Ahnung zu haben, worum es da geht. Plus sich noch nach anderen Filmen irgendwie über andere Filme informieren, die dann nochmal vorgucken und so. Ja. Und ich auch weiß, dass das einfach auch manchmal sehr überfordernd ist, dass irgendwie sowas so Konzentrationsspannen irgendwie von Kindern angeht, dass das irgendwie auch nochmal ganz anders funktioniert und so kann, also ich finde schon, dass man, also naja, Simpsons, der Film. Ich glaube, den habe ich vor Ewigkeiten mal gesehen. Ich glaube, der ist auch nicht so geil, oder? Also so für Kinder. Ja, das ist halt Simpsons. Also es ist halt auch, es ist im Prinzip, also tausch es mit Michael Jackson aus. Das ist so ein bisschen, also naja, bei Simpsons ist es nochmal anders. Klar sind dann irgendwie Ebenen oder das, worüber der irgendwie Humor funktioniert und so. Ist auch schwierig, aber dass dann auch, wenn er sich irgendwas aus dem Film rauspickt und dann irgendwie wiedergibt, genauso wie bei anderen Sachen, wenn ich das irgendwie mitbekomme und merke, irgendwie so hoppla, ohne den Kontext, oder erstmal rausfinden, woher kommt das denn, und dann irgendwie dem Ganzen nochmal versuchen, Kontext zu geben, plus irgendwie, dass das wenn er das an einem anderen Ort sagen würde, irgendwie oder sowas, dass das irgendwie beleidigend sein kann oder dass das irgendwie eine ganz schlimme Beleidigung ist oder, also keine Ahnung, irgendwie so ein irgendwie nochmal einen Kontext geben von in dem Film ist es vielleicht irgendwie lustig und es hat da gepasst, so, aber das war irgendwie dieser Film und so, man muss so ein bisschen aufpassen. Kannst du mal ein Beispiel machen? Jetzt für den Simpsons-Film ja, oder nicht direkt, also nee. Also eine Sache, die ich erinnere, die ich ihm mal gesagt habe, war, das ist jetzt nicht so beleidigend, wobei es kann natürlich auch als Beleidigung verstanden werden. SpongeBob, ja. Genau. Der SpongeBob-Film, als ich dann das Kind irgendwann dabei erwischt habe, wie es halt Heil dir Plankton rufend durch die Wohnung gestapft ist, das war der Punkt, wo ich dann tatsächlich eingeschritten bin und ihm auch relativ lange dann erklärt habe, dass das nicht geht. Also warum das nicht geht, nicht. Zu viel Informationen, aber halt einfach nee. Lass das im Film. Kann auch irgendwie eine blöde Übersetzung sein. Aber das passt nicht. Zum Beispiel. Ja, sowas. Wo ich dann zum Beispiel auch denke, also da denke ich tatsächlich, wer hat denn den Film eigentlich übersetzt? Also da war ich echt so musste das sein? Also hat da. Ja, es ist halt Hail, ne? Es ist wahrscheinlich. Genau, aber natürlich, aber. Also, ich glaube, es ist ja. Nee, es passt schon. Also, ich glaube, es ist schon gut übersetzt, weil es um Planton-Dinger, ne? Genau, nee, weil es ist eine Diktatorfigur, ja. Die die Weltherrschaft irgendwie an sich reißen möchte oder die Meeresherrschaft. Und. Trotzdem ist es halt ein Kinderfilm. Ja, eben. Und, aber das ist ja dann eher das Problem, dass es dann irgendwie solche Figuren gibt, die dann so dargestellt werden, halt so nach alten, die bösen Nazis. Also so irgendwie so dieses Geschichte wird in Kinder-Cartoons irgendwie gepackt, ja. Um irgendwie so das Feindbild, um irgendwie so ein Feindbild zu schaffen. Nur dass das halt irgendwie sozusagen dann halt auch total nach hinten losgeht, wenn man irgendwie versucht, dass da ist irgendwie das Böse, aber wenn dann irgendwie Kinder durch die Wohnung stapfen und Heil dir Plankton rufen. Ich finde es auch, also einerseits ist es so, okay, es ist eigentlich was ganz anderes, irgendwie, aber halt irgendwie auch nicht. Und das sind so definitiv Sachen, wo ich es auch nicht, also so, es gibt Dinge, da lasse ich es drauf ankommen und es gibt Dinge, da lasse ich es nicht drauf ankommen und das gehört definitiv in die Schale, da lasse ich es nicht drauf ankommen, irgendwie das so vor sich hin wabern zu lassen oder so. Ähnlich ja mit der Nationalhymne. Oh, fällt mir noch bei so nochmal zu Musik ein. Hm. Wobei, da ja dann ich dann erfahren habe oder wir dann auch erfahren haben, dass auch andere Kinder von ihren, also auch von ihren Eltern verboten bekommen haben, das auch in der Schule zu singen. Also wir hatten ja, also wir haben ja die Regel aufgestellt, du kannst es in der Schule singen, im Musikunterricht, aber nicht zu Hause. Das ist nichts, was man mal eben so vor sich, also meine Erklärung war, das ist nichts, was man eben so vor sich hinträllert. Das ist eher sowas, was man zum Beispiel singt, wenn irgendein Spiel irgendwie ist, weil das ist, also ne, irgendein Fußballspiel, das ist ja irgendwie nur mal so ein Kontext, wo das eben, oder wenn es eben eine Siegerehrung gibt in über einem internationalen, das kann ich dann immer noch scheiße finden, aber das ist zumindest eine Ebene, wo ich dann das Gefühl habe, okay, das kann ich mir erklären, irgendwie sowas wie, ja, das wird da irgendwie benutzt und ich finde es auch grundsätzlich nicht total bescheuert, irgendwie, wenn jemand die Nationalhymne des Landes, wo es lebt, irgendwie, das ist nun mal eine Realität, irgendwie, dass es Nationalhymnen gibt und irgendwie muss man da halt irgendwie auch mit umgehen und finde es auch okay, wenn man die dann kann oder irgendwie, ne, sich damit auseinandersetzt in irgendeiner Form. Solange aber die bitte Kinder, nicht in meiner Küche. Aber genau, aber doch, aber das ist eben nichts, was man jetzt irgendwie mal eben so vor sich hinträllert, sondern das ist halt was, das sind halt, es gibt halt bestimmte Lieder, die sind halt so für bestimmte Kontexte da, so. Und irgendwie so habe ich ihm das erklärt, ich habe nicht das Wort Kontext benutzt, keine Angst. aber ich habe eben auch dann erfahren, dass eben andere Kinder in der Klasse das auch noch nicht mal in der Schule singen durften, dass sie tatsächlich dann sich dann auch geweigert haben, das zu singen. Ja, das fand ich sehr lustig. Ja. Also mir sind, auch echt die Augen aus dem Kopf gefallen. Also mir sind eher die Ohren abgefallen, als er das hier gesungen hat. Also ich habe das nicht in der Schule gesungen und das war so eine Dimension, die mir noch nicht ins Bewusstsein gerückt war. Ja, ich bin ja, ich denke, also ich hatte dann, das ist auch lustig, wie doll man dann auch mal bei sich selber guckt, eine eigene Kindheit, ob das nur immer alles so gut gewesen ist, dann, ne, dann ist man ja auch immer so, da eigentlich ist man ja auch sehr kritisch zu der eigenen, also ich bin sehr kritisch meiner eigenen Kindheit und meiner eigenen Erziehung gegenüber und trotzdem vergleiche ich ganz viel in meiner eigenen Kindheit und gucke so, was hat es mit mir gemacht und das ist ja eigentlich total schizophren, finde ich manchmal. Ich habe ja nur dieses Ding mit der Nationalhymne, es gab die Nationalhymne nicht mit Text. Mhm. Es gab sie nur mit Melodie und so Kinder singen dann ja eher in der Schule, als dass sie irgendwie was spielen auf einem Instrument. Deswegen kam das nicht vor, lustigerweise, in meiner Schulbildung, obwohl ich ja nun in einem sehr staatlich ausgeprägten Schulsystem meine ersten Schuljahre verbracht habe, wo ja sehr stark eigentlich auf sowas wie Staat und Staatsform und sowas irgendwie Wert gelegt wurde. Also Sozialismus. Mhm. Naja. Aber Leute, wir waren ja bei Film. Wir waren bei Film, genau. Und Heil dir Plankton, ja. Was ich noch, worüber ich mich immer noch richtig ärgere, ist ein ungünstiger Zufall. Wir haben neulich mit ihm Garfield, den Film, gesehen. Auch einen Film, der ihm gehört, ne? Dieser Garfield-Film, das ist einer von seinen Filmen. Schlimm, also auch ein schlimmer Film. Und da gab es, ist auch so absurd, gab es halt irgendwie so eine Dogge, die so eine böse, runde Figur war. Und die wurde, ich glaube, sogar zweimal homophob beschimpft. Mhm. Einmal als Tunte und einmal irgendwie als schwul oder so. Und ich habe beide Male aus irgendeinem dummen Zufall irgendwie einmal gerade gehustet oder so und das andere Mal gerade nicht richtig aufgepasst und hatte jedes Mal das Ding, habe ich das jetzt gerade wirklich gesagt? Und konnte halt, war nicht so präsent, dass ich sofort bewusst wahrgenommen habe, sie haben es wirklich gesagt und ich werde das jetzt irgendwie kommentieren, sondern ich bin stecken geblieben in dem Moment, habe ich mich da eben gerade, also habe ich das gerade wirklich gehört, was ich da meine gehört zu haben. Ja. Und das habe ich halt dann nicht kommentiert und das ärgert mich bis jetzt. Nein, es ärgert mich jetzt nicht bis jetzt, aber dieser Film ärgert mich total. Ich glaube, wir hatten das aber dann irgendwie kommentiert. Das ist irgendwie, das ist doch irgendwie. Ich glaube, wir haben es. Also, ja. Also, das ist so ein bisschen sozusagen ins Absurde gezogen von irgendwie so, warum das jetzt irgendwie. Das jetzt schwul sein soll, weil irgendwie. Ich glaube, in dem Zug hatten wir dann irgendwie schwul versucht zu erklären, nicht? Und sozusagen so ein bisschen zu. So den Sinn schwul irgendwie rauszunehmen. Ich glaube, ja. Oder schwul so im Nachhinein oder so. Ich weiß es, egal. Dass er damit angekommen ist. Ich glaube, wahrscheinlich haben wir auch einfach schon mehrmals irgendwie Dinge erklärt. Ja. Könnte gut sein. Aber es steht und fällt ja auch jetzt nicht immer alles mit einem Kommentar zu einem Film oder so. Ne? Also ja. Ich glaube, so die grundsätzliche Message, also ne, auf der einen Seite habe ich schon das Gefühl, ich stehe immer wieder an dem Punkt, wo ich mich entscheiden muss, was mache ich jetzt, was mache ich nicht? Oh Gott, irgendwie so. Und auf der anderen Seite tritt aber auch so eine Entspannung ein, irgendwie von, es steht und fällt nicht alles mit einem Kommentar, mit dem man gerade weggehustet hat oder so, oder wo man einfach gerade überfordert war oder was auch immer. Die Message kommt in den meisten Fällen schon irgendwie rüber, so, ne? Also, egal, ob man das jetzt an der einen Stelle gesagt hat oder nicht, irgendwie so, und da irgendwie alles nicht so. Aber Filme ist schon ein Problem irgendwie. Also, ist auch schwierig, gute Filme zu finden, so. Also, wir haben jetzt, also, was ich gerne als Empfehlung loswerden würde, ist, Where the Wild Things Are, beziehungsweise Wo die wilden Kerle wohnen, auch extrem beschissene Übersetzung, aber das ist ja sowieso schon immer gewesen, von dem Regisseur, der auch Being John Malkovich gemacht hat, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, und ist halt eine Adaption des Buches, wie ich jetzt dann irgendwann mal gehört habe, gar nicht von dem Bilderbuch, sondern von dem schon etwas ausführlicheren Buch, das danach schon auf Basis des Bilderbuches geschrieben wurde. Und ist echt ein super Film. Also fand ich ganz toll. Auch für Kinder. Weil der mal einfach, also den fand ich gut, weil er ein Film war, der überhaupt nicht heiti-teiti gewesen ist und niedlich. Und also der war schon auch süß gemacht und die Figuren waren toll. Aber der war halt überhaupt nicht so Weichzeichner, kitschig so, sondern das war irgendwie ein Film, wo ich das Gefühl hatte, dass Kinder so ernst genommen werden, auch mit ihren Ängsten. Und auch zum Teil war der auch echt heftig. Also da sind zum Teil auch einfach, der war auch echt so derb und irgendwie brutal auch. Zum Teil auch echt brutal oder auch zum Teil echt gruselig. Also da ist einmal so eine Szene, wo der Protagonist beinahe ertrinkt und auch wirklich, also sehr dramatische Szene und so. Und trotzdem ist der einfach, also ich fand den einfach auch so kindlich so schön, weil der einfach gar nicht viel erklärt oder gar nicht viel, gar nicht groß irgendwie alles vom Urschleim an irgendwie macht, sondern irgendwie eher so immer so sehr emotional reingeht in bestimmte Situationen. Und so sind Kinder ja auch ganz oft, dass sie so ganz doll in so Situationen so ganz plötzlich so reinspringen oder auch in so Emotionen so reinspringen und dann irgendwie ist dann auch wieder vorbei und so. Und das ist irgendwie, fand ich das also als Lebenswelt so ganz schön abgebildet in so einem Film. Und da war ich wirklich, bin ich ganz glücklich rausgegangen. Also nicht nur, weil er mir sehr gut gefallen hat, sondern weil ich auch ganz glücklich war, auch mal dem Kind ein Film oder mit dem Kind zusammen einen Film gucken zu können, der ihm auch nochmal eine andere Art von Filmen präsentiert. Ja. Weil ich sehe öfter Filme, die jetzt nicht nur so heiti-tati Weichzeichner, irgendwie wir springen über die blöde grüne Blumenwiese und machen homophobe Witze Filme sind, sondern halt irgendwie oder halt ne, so Albernheiten oder so, sondern wo auch so was Ernsthafteres irgendwie drin vorkommt und so. Und das hat, da hat der ja nicht so oft. Und das fand ich irgendwie echt gut, dass es da so einen Film gibt. Also den fand ich echt gut, was das angeht. Also so, was so Medienkompetenz angeht und so, ne? Fand ich echt. Ja, also auch so wahre Gefühle. Es ist echt, er war auch sehr überwältigt von dem Ganzen. Das hat man, also, aber es war einfach auch, von daher, also es lohnt sich, aber es war, lohnt sich einfach trotzdem irgendwie so, das gemeinsam zu erleben. Ja. Das ist echt toll. Ja, und dann findet man sich dann auch in so Disney-Produktionen wieder, ne? Stimmt. Ohne Ende. Ja, oh. Ach, stimmt, ja. Wo waren wir denn? Wir waren... Rapunzel neu verföhnt, haben wir gesehen. Ja, in 3D. Und, was haben wir noch gesehen? Die Drachen. Der Drachenzähne leicht gemacht. 3D. Auch in 3D. Der Drache war sehr niedlich. Ja. Aber, ja. Ja, das war, ich fand es einen niedlichen Film, aber... Ich stoße mich ja immer schon daran, dass diese ganzen Filme immer so hetero sind. Aber naja. Also ich habe mal von einem von jemandem die Empfehlung bekommen, beziehungsweise der Umgang da war so, ich rede mit meinem Kind nachher, ich rede mit meinem Kind ganz viel im Nachhinein über das Gesehene. Mhm. Und sagt dann, das fand ich gut und das fand ich blöd und aus den und den Gründen und so. Und höre mir das auch an, wie das Kind irgendwie so findet. Und ich habe das dann mal so versucht, Und ich bin total gescheitert. Naja. Bei dem Versuch irgendwie dann so da irgendwie so ein Gespräch drüber zu führen, das ist irgendwie relativ schwierig. Es geht noch, also manchmal klappt es so ein bisschen über dieses, was hat dir denn gut gefallen oder was irgendwie, oder was hat dir denn am besten gefallen oder was fandst du am witzigsten? Das Kind findet ja immer eigentlich, findet es ja immer gut, irgendwie die Frage zu stellen, was fandst du am witzigsten so? Und dann fällt mir mal nichts ein, weil ich nichts witzig fand an dem scheiß Garfield-Film irgendwie. Als er zu Ende war, der Film. Ja, aber irgendwie war das nicht so richtig befriedigend. Meine Versuche irgendwie auf dieser Ebene dann irgendwie auch die Sachen anbringen zu können, die ich blöd fand, sind schwierig. Ja. So. Also, und da gibt es auch echt viel, also das ist wirklich schwierig, da irgendwie Filme zu finden, die man irgendwie, also es gibt so viel Dreck da irgendwie, was so Filme angeht, das ist, finde ich, fast am schwierigsten irgendwie, sowas so, da irgendwas Gutes zu finden. Es ist echt, finde ich, fast noch Bücher leichter. Ja. Ich glaube, was halt auch bei Filmen, was ich so blöd bei Filmen finde, ist, dass bei denen es so offensichtlich, dass die Strukturen so offensichtlich normal sind. Also, ich habe nochmal drüber nachgedacht, so, okay, wenn in so einem Garfield-Film einmal so eine Dogge durchs Bild hoppelt und als Tunte beschimpft wird, dann ist das halt ein Moment. Und dann kann ich irgendwie sagen, das war jetzt echt daneben oder so. Man kann mir den Moment nehmen und vielleicht auch hoffen, dass das so meine Gesamtgrundhaltung schon klar macht, dass ich das blöd finde oder so. Und wenn aber dieser gesamte Film einfach darauf aufbaut, dass die Hauptfigur die ganze Zeit total scheiße ist und total sexistisch und total unfreundlich und irgendwie so elitär und einfach sich über alles so auf so eine ganz blöde Weise lustig macht. Und das aber die Hauptfigur des Films ist und die so die Gefühle des Kindes immer bei dieser Figur sind und die total witzig finden, dann sehe ich mich vor so einer, dann sehe ich echt irgendwie keine Möglichkeit, da noch irgendwie so wirklich reinzugehen oder sowas. Oder wenn klar ist, ich werde jetzt wieder einen Film sehen, wo mir eine heteronormative Beziehung vorgespielt wird, die total normal von Anfang bis Ende mit Happy End abläuft. Beziehungsweise dann sehe ich einen Tierfilm und da sind irgendwie, da gibt es männliche Tiere, die sind ein bisschen kräftiger und weibliche Tiere, die haben dann lange Wimpern. Und es läuft die ganze Zeit mit, es wird nicht kommentiert, es läuft einfach die ganze Zeit mit. Und ich glaube, das finde ich bei durch so einen, wie ich finde, massiven Eindruck bei Visualisierung, also einfach sehr starke Beeinflussung durch visuelle Messages, finde ich das total krass bei Filmen. Also diese Normalität, die einfach die ganze Zeit da irgendwie rausgerotzt wird. Und da bin ich dann auch echt so, was soll ich denn dazu jetzt noch sagen? Also, ob ich da jetzt nochmal sage, so, ich fände es aber irgendwie netter, wenn die weiblichen Tiere jetzt keine langen Wimpern haben, das ist irgendwie so Banane. Also. Ja, ich habe dann, also den, ich habe ja so den, ich denke dann bei sowas wie, die Realität ist ja nun mal die, dass irgendwie... Aha, das ist übrigens die Babykatze, die ganze Zeit auf mir geschlafen hat und jetzt aber beschlossen hat, wach zu werden. Die Realität ist ja nun mal so, dass die Welt voller normativer Scheißfilme ist. Ja. Und ist es dann nicht wichtiger, quasi zu zeigen, dass es normative Scheißfilme sind und dass sozusagen, aber es gibt noch mehr? Also so dieses immer... Ich denke dann echt so, vielleicht ist es meine Aufgabe gar nicht, also klar auch irgendwie die Filme irgendwie bestimmt auch da mal zu kommentieren, aber vielleicht noch eher irgendwie sozusagen das Spektrum breiter zu machen und irgendwie auch andere Arten von Daseinsform irgendwie zu präsentieren, irgendwie auch als selbstverständlich irgendwie mit einzubeziehen oder eben immer den Horizont immer noch ein Stückchen weiter zu machen und immer noch ein bisschen größer zu machen als irgendwie das eine Mammut hat eine tiefe Stimme und das andere und ist ein bisschen zotteliger und das andere Mammut hat irgendwie hat lange Wimpern und redet mit einer hohen Stimme und so und hat vielleicht noch irgendwie so eine tolle Mähre irgendwie so auf dem Kopf oder so. Ja, das ist ja echt irre, wie, also ich finde das auch irre, wie da so gegendert wird irgendwie bei diesen ganzen Filmen. Und auch mit was für Mitteln so, ne? Und was da irgendwie so benutzt wird. Und natürlich brennt sich das ein, klar. Aber dieses Einbrennen wird sowieso stattfinden, ja. Da kann man irgendwie kaum was machen. Ich finde ja dann irgendwie echt so ein Weitermachen und ein irgendwie selbstverständlich machen von allen möglichen anderen irgendwie, dann ist so eigentlich ein ganz guter Umgang damit. So. Ja, beziehungsweise natürlich schon auch immer mal wieder in Frage stellen. Also das Normale dann schon nochmal in Frage stellen. Ja klar, aber das kann, aber da, um da nicht so frustriert zu sein, ja, von diesem, da hat man ja keine Chance, du hast ja recht irgendwie, ne? Du hast keine Chance, da irgendwie da ernsthaft zu intervenieren irgendwie. Das kann man tatsächlich erst als erwachsene Person, indem man sich weigert, sich den Dreck anzugucken, irgendwie, aber als Kind hast du keine Chance. Irgendwie bist du mehr total ausgesetzt. So. Ja. Ja. Das Kind hat mir neulich stolz erzählt, dass es ja wohl weiß, was schwul ist. Und wo ist das? Ich habe dann nicht nachgefragt, weil wir gerade beim anderen Problem waren, aber das habe ich als Erfolg verbucht. Ja, okay. Aber gute Filme. Also da wäre ich auch wirklich ernsthaft mal interessiert, falls da irgendwie Leute das hören und sagen, irgendwie hier, der und der Film irgendwie, den fand ich irgendwie ganz gut. Ja. Ab 6 bitte. Oder zumindest, also nicht ab 12 erst. Wir haben ja auf den lesbisch-schwulen Filmtagen in Hamburg haben wir ja einen Kinderfilm gesehen. Stimmt. Ja. Ja. Wie hieß der nochmal? Ach, weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall Spanisch. Also 23 Minuten. Genau, 23 Minuten. Ja. Ja. Den fand ich auch tatsächlich, den fand ich ganz nett, obwohl er jetzt in meinen Augen nicht, also er hatte auch diese Geschlechterbilder zum Beispiel drin, auch sehr doll teilweise. Trotzdem hatte der auch Momente, die ich total super fand, da geht es um einzigartige Tiere oder Wesen oder so Plüschwesen, die von einer verrückten Wissenschaftlerin oder verrückten Frau gesammelt werden und eingesperrt werden und so. Und es geht halt so um Freundschaft und um Einzigartigkeit und das, so den Punkt fand ich dann schon ganz schön. Nur hat das Kind den Film nicht mitgesehen. Tja. Also manchmal denke ich dann halt auch, wenn so ein Film dann irgendwie so ein Hauptthema hat, was mir total gut gefällt, dann kann ich sogar noch das ein oder andere Normative mitnehmen, sozusagen. Denn wenn so der Haupterzählstrang einfach sehr viel aufmacht oder sehr viel möglich macht oder so. Oder ein Thema behandelt, das ich wichtig finde oder das ich dann auch anders behandelt finde als sonst in so Mainstream-Produktionen. Wie ich ja zum Beispiel auch, also Rapunzel neu verföhnt, fand ich ja auch durchaus okay, irgendwie. Die Dekonstruktion der Mutterfigur. Die war super, ja. Ich glaube, davon hat das Kind jetzt nicht so. Nee, aber es hat zum Beispiel oder mein Dasein zumindest erleichtert. Ja, ich fand es auch sehr, sehr amüsant. Wobei das ja die, also es war ja nur so ein, also es war ja insofern nicht ein wirkliches Dekonstruieren der Mutterfigur, weil es war ja die falsche Mutter. Ja, es war nicht die leibliche Mutter. Ja. Und das war ja dann sozusagen, die leibliche Mutter hätte das ja nie getan. Das ist ja dann, ne, Das stimmt. Es ging ja um die böse Stiefmutter, was ja dann in so einem Pflegekind-Aspekten dann auch immer so ein bisschen schwierig ist, wenn dann so die, das kommt ja noch dazu, wenn in so Filmen dann so die heile Familie so einem so erzählt wird und dann hast du da so ein Pflegekind sitzen, der irgendwie auch einfach eine ganz andere Geschichte hat, ja, und das ist auch echt schwierig, finde ich. So. Aber ich habe halt auch das Gefühl, dass das dann auch wieder was ist, wo so ein Kind dann auch schnell lernt, dass das, was einem da so erzählt wird, was so richtig und gut ist, auch nicht immer das Richtige und Gute ist, so, und dass da auch irgendwie es auch anders schön sein kann oder eben auch eben dann gerade nicht so schön ist, wie es dort erzählt wird, immer so, und das finde ich ja dann auch eigentlich ganz gut, dass auch so Realität mal abgleichen und feststellen, na, stimmt aber eigentlich nicht so, ne? Oder dass mich irgendwie dann auch solche Momente von dann irgendwelchen Familienvereinigungen und sowas, worauf dann irgendwie in irgendwelchen Erzählungen hingesteuert wird und das Ganze dann auch noch irgendwie musikalisch untermalt wird, dass das einfach Sentimentalität irgendwie hervorbringt und ich das wiederum aber nicht und das deswegen aber nicht bedeutet, dass ich das deswegen jetzt gerade für das Nonplusultra halte oder so oder das dann eben dringend mit mir abgleichen muss, sondern dass das dann einfach irgendwie, man kann ja auch Sachen wiederum in der Geschichte lassen und sagen, irgendwie so, das war dann für die Figur. Ja. Wichtig. Was fandst du denn bei Rapunzel gut, abgesehen von der Mutter? Also ich bin in den Film gegangen und war echt sehr, sehr kritisch und sehr ängstlich, was da wohl passieren wird. So Prinz, Prinzessin, Mann, Frau, lange Haare, bla. Und so dieses Ding, was ja irgendwie in Märchen immer so, die Frau sitzt da im Turm. Also gerade bei Rapunzel, die Rapunzel, Frau ja, das ist sitzt ja da in dem Turm und wartet darauf, dass sie gerettet wird. Das ist ja auch irgendwie so. Also Rapunzel ist ja wirklich eigentlich das Schlimmste, also eines der schlimmsten Märchen überhaupt irgendwie, ja. Und da war für mich immer so, aus feministischer Perspektive immer so, eigentlich so das schlimmste Märchen. Sitzt da in dem Turm und wartet. Ach, schlafen finde ich auch. Und dann wach geküsst werden ist auch. Das stimmt, das ist auch, kommt eigentlich. Steht auch ganz oben. Ja. genau, und das wurde tatsächlich nicht bestätigt. Also ja. Wir hatten ja sowohl diesen Punkt von, er rettet sie nicht, sie rettet sich selbst oder sie befreit sich selbst. Plus, dass ich einfach fand, dass sie als Frauenfigur sehr, sehr handelnd dargestellt wurde. Und sehr häufig halt einfach so die entscheidende Person war, die die Story sozusagen entschieden hat oder die die Handlung in der Situation entschieden hat. Sowas. Und die ja auch teilweise dann auch auf so körperlicher Ebene einfach die Oberhand hatte immer. Wo ich dann mich dabei erwischt habe, dass ich das dann so schizophren fand, dass ich das nun gut finden muss, wenn in so einem Film, in so einem Disney-Kinderfilm die Frau nun den Mann mit der Bratpfanne verhaut oder so. Also auf den Kopf klopft. Ja. Weil es einfach so ein... es war irgendwie so ein... auch so ein vielschichtiger Moment von irgendwie selbstbestimmter Aktion. Und das war dann wiederum mit der Bratpfanne, die aber überhaupt nicht so diesen Kontext von Küchengegenstand hatte in dem Moment. Fand ich sehr lustig. Also ich fand den schon teilweise ganz intelligent. Stimmt, die Bratpfanne wurde ja dann auch, also hat ja dann noch tatsächlich den Status als Waffe erlangt. Genau. Allerdings auch dadurch, dass dann auch der Mann dann festgestellt hat, dass sie ganz gut ist. Genau. Und dass dann irgendwann später die ganze Armee oder sowas, Soldaten dann irgendwie mit Pfannen ausgerüstet wurden. Ja. Aber es ist auf jeden Fall schon mal irgendwie ein, es ist irgendwas anderes. Ja. Oder halt, also ich fand es sehr ambivalent. Auch so dieses, das mit den Haaren. Die Haare waren ja einfach nicht irgendwie da und dann lagen die da rum und waren total lang, sondern die waren ja Waffe sozusagen. Ne? Tool waren die ja. Tool, genau. Ja. Also nicht nur Waffe, genau, sondern auch halt Hilfe bei allen möglichen Sachen zuhalten, Sachen aufmachen, Sachen festhalten und so weiter. Fesseln. Oder sich irgendwo rüberschwingen. Was natürlich irgendwo auch so eine Mystifizierung von Haaren wiederum und weiblichen Haaren und diese langen Haare sind so besonders toll, weil die einfach so toll... Entschuldigung, das ist mein Hausschuh. Weil die einfach so was Mystisches haben oder sowas. Andererseits hatten die dann auch wieder was Derbes, indem sie so damit gefesselt hat und irgendwie so nochmal alle gerettet hat oder sowas. Also ich fand und die Auflösung ist ja, dass sie sie abschneidet und dann total gut aussieht. Genau, sie schneidet sich am Ende die Haare ab und sieht dann super aus. Also ja, also ist auch für Disney schon okay. Ja, ich fand es schon okay. Man konnte sehr deutlich sehen, sie haben dazugelernt. Irgendwie, genau. Es gab genügend Kritik in den letzten Jahren, dass sie sich doch mal... Da hängt eine Katze an meinem Fuß. Vielleicht solltest du den Hausschuh abgeben. Nein. Das meinst du. Also es gab schien irgendwie, es scheint so, dass genügend Kritik irgendwie angekommen ist, dass doch mal andere Menschenbilder in Disney-Produktionen versucht werden darzustellen. Ja. Dass das jetzt unseren Ansprüchen nicht genügen kann, ist relativ, finde ich jetzt relativ klar. Das ist irgendwie, sind ja dann doch meistens sehr kleine Schritte, wenn das passiert. Nächstes Thema? Nächstes Thema. Okay. Ich muss mal kurz kaum. Soll ich noch warten? Vielleicht zieh schon mal, ne? Ja. Ich habe ein bisschen Hunger, vielleicht müssen wir uns ein bisschen beeilen. Okay. Möchtest du noch was für die Zwischenzeit haben? Gibt's denn was? Ja. Dann hätte ich gern was. Bücher, Comics. Ah. Das nächste große Thema gleich. Wir haben nur große Themen. Tja. Ich komm schnell wieder her. Nee. Kinderkaugummis. Gut, dass du jetzt die Schweigepause mit dem Geraschel von der Maiswaffelverpackung gefüllt hast. Bücher und Comics. Ja, müssen wir jetzt auf Joko warten eigentlich? Oder? Ja, nö, ich glaube nicht. Ja. Eigene Ansprüche bei Büchern. Oh. Sie sollten, ich glaube, was. Ne. Hatte ich. Ich weiß. Naja, also ich glaube, bei Büchern, gerade wenn es darum geht, also so der größte Teil der Bücher. Wenn wir von Büchern sprechen, stellen Bücher dar, die wir vorlesen. Also das stellt momentan immer noch deutlich die größte Textmasse dar. Und da merke ich schon, dass ich ins Stocken gerate, wenn irgendwelche Inhalte auf einmal sexistisch, rassistisch, homophob, das kam jetzt noch nicht vor, also irgendwie werden, das ist dann schon schwierig und dass ich das eigentlich nicht vorlesen möchte, aber es gibt, klar gibt es dann irgendwie Stellen, wo man dann denkt, so gut, da kann man irgendwie noch drüber lesen oder es ist jetzt irgendwie nicht so schlimm, aber wir hatten glaube ich bisher auch einfach Glück, was die Bücher angeht. Ja, wir haben bei bestimmten Sachen auch aufgehört, ja, wir haben auch einfach doll ausgewählt. Ja. Ja. Und also ich glaube, der allerhöchste Anspruch ist für mich eigentlich, dass ein Kind das versteht. Realität, oder machen wir erstmal eine Anspruchsrunde. Realität ist, dass es offensichtlich auch, ohne dass ein Kind alles versteht, irgendwie sich Geschichten vorlesen lassen und dass es irgendwie den Anspruch, also dass es irgendwie die Aufgabe eines Lesebuchs irgendwie erfüllt und es genauso wichtig ist, dass wir auch Spaß daran haben, es vorzulesen, dass wir manchmal sogar über Witze lachen, die er überhaupt nicht versteht oder so. Und also so, dass wir da auch unterschiedliche Erfahrungsebenen haben, aber dass es bisher, da er sich auch noch nicht beschwert hat, okay zu sein scheint. Aber er hat bei vielen Büchern, glaube ich, nicht dass er Sachen verstanden hat, weil sie zum Beispiel in einer älteren Sprache geschrieben wurden, die nicht umgangssprachlich ist. Ja. Also mein Anspruch, also oder wir wählen ja, glaube ich, bei diesem Medium am allermeisten aus und sind am allermeisten irgendwie am Gucken irgendwie und das liegt sicherlich daran, dass eben dass wir da viel also das meiste 99% irgendwie ist irgendwie vorlesen, also Bücher ist einfach ganz viel so vorlesen, also Geschichten, die von uns kommen und irgendwie ist da so dieses Ding von, also ich lese das jetzt nicht auch noch vor, wenn es Dreck ist, so, ja. Mhm. Aber was so das selber Lesen angeht, da habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht so wahnsinnig viel darauf geachtet, irgendwie, ob das jetzt irgendwie zu normativ ist, was jetzt irgendwie so diese ganzen Erstleser Geschichten angeht, weil da finde ich es persönlich auch erstmal noch wichtiger oder fand es in der letzten Zeit irgendwie noch wichtiger, dass das Kind überhaupt mal selber liest, um und da sozusagen auch irgendwie die Komplexität irgendwie, was so an Blödheit irgendwie so in so Büchern vorkommen kann, da auch einfach noch gar nicht so stattfinden kann, weil die Bücher einfach noch gar nicht so komplex sind. So. Nein, ich habe schon, also bei dem oder den Erstlesebüchern, die ich gekauft habe, habe ich schon, das waren halt diese Fußballgeschichten, habe ich schon darauf geachtet, dass ich eins nehme, wo Mädchen und Jungen also ja. drin vorkommen zum Beispiel. Ja, das weil es schon, also ja. es gibt gute Erstlesebücher, die halt einfach nicht so, die halt einfach dann auch mal irgendwie andere Personen mit drin haben und so. Das kann man schon, also die sind jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, yeah, total geil, irgendwie super Buch, aber wo ich jetzt auch nicht denken muss, oh, ich muss total aufpassen. Ja. Aber wir haben auch tatsächlich schon Vorlesebücher abgebrochen, nämlich Jim Knopf. Ja. Und zudem habe ich ihm dann auch später nochmal erzählt. Er hatte mich auch nochmal gefragt und dann habe ich ihm nochmal erzählt, warum wir das abgebrochen haben. Und ich glaube, hinter dir wird gerade die Speisekammer ausgeraubt. Zumindest werden Versuche gestartet. Wir machen gemeinsam eine Sache. Dazu macht die Tür auf und Flux kann dann rein. Naja. Ja. Und du hast ja jetzt auch tatsächlich was vorgelesen, ne? Also was ich lese ziemlich viele Bücher vor. Ja. Aber wir lassen uns da auch viel empfehlen. Also mehr als zum Beispiel bei Filmen oder sowas irgendwie. Und wir hatten auch Glück, glaube ich, dass sich so manche Bücher wirklich als totale Schätze herausgestellt haben. Ich habe so ein paar Bücher aus meinem alten Bücherregal sozusagen mitgenommen. Es hat sich herausgestellt, dass ich durchaus anarchistische Kinderbücher habe. Stimmt. Birne kann alles. Total geil. Also wer mal irgendwie was Lustiges lesen will, sollte Birne kann alles lesen. Das ist ja auch schon nicht nur anarchistisch, sondern auch schon so ein bisschen sozialistisch. Ja, sozialistisch-anarchistisch, ja. Eine sozialistisch-anarchistische Birne. Eine Glühbirne. Eine Glühbirne, genau. Teilweise auch fragwürdig. Ach, das ist sehr unterhaltsam. Ja, echt sehr, sehr lustig. Ja. Jetzt gerade, aktuelles Vorleseprojekt. Ist etwas, was mir in einem Laden empfohlen wurde, mehr oder weniger unaufgefordert. Und da hatte ich tatsächlich große Bedenken, weil das habe ich nicht, also ich fand es ganz schön aufgemacht und so, und aber ich wollte die Person, die mir das empfohlen hat, noch fragen, wie das so mit den Geschlechtern ist und habe es dann nicht gemacht. Ich weiß gar nicht genau, warum irgendwie, aber ich habe dann irgendwie nicht gefragt, wie das, und ich hatte ich dachte dann auch, naja, dann ist es vielleicht ganz nett und dann ist aber wieder die Geschlechteraufteilung wieder so total normativ in diesem Buch oder so. Und bis jetzt ist es das überhaupt nicht. Und da bin ich ganz begeistert von. Also ich zitter da tatsächlich innerlich irgendwie und denke dann irgendwie so, oh Gott, hoffentlich lese ich nicht gleich. Also ne, ich lese irgendwas vor und weiß nicht, ob ich im nächsten Satz irgendeinen Scheiß lese, weil ich selber nicht vorher gelesen habe. Und das hat sich aber bei dem tatsächlich bis jetzt als ganz positiv herausgestellt. Also da gibt es irgendwie Geschlechter, also die sind auch sehr klar irgendwie getrennt voneinander. Also es ist schon klar, es gibt Jungs und Mädchen, was ja jetzt auch nicht sonderlich ungewöhnlich ist für so ein Kinderbuch. Aber die sind halt schon sehr vielschichtig in ihren Eigenschaften. Und das ist schon ziemlich gut so. Und also auch sehr zu empfehlen, finde ich, macht auch Spaß und ist sehr lustig zu lesen. Und so heißt irgendwie die Spiderwick-Geschichten oder die Spiderwick-Romane oder sowas, die Bandreihe. Die Reihe. Die Bände heißen irgendwas mit. Also Spiderwick. Kannst du mal aufschreiben. Ja, schreibe ich auch auf jeden Fall auf, ja. Ich habe ja übrigens noch ein Buch vorgelesen, also vorgeprüft, das auch sehr durchaus kommunistisch. Wir können auch einfach uns zum Ziel setzen, dieses Kind so ein bisschen sozialistisch-kommunistisch zu bilden. Und später weiß es nicht, wie ihm geschehen ist. Also ich war echt verblüfft irgendwie. Dass da so viel. Aber das war doch ein DDR-Buch. Ja, dass da so viel Sozialismus aus meinem Kinderbuchregal irgendwie kam. Und so ein bisschen so, hä? Ja, so. daran lag es also. Ach, und sowas wie das Sams war ja auch einfach, das hat ja auch schon einfach echt Spaß gemacht. Das einzige Doofe war halt auch dann wieder so eine hetero- oder mehrfach hetero-Liebesgeschichte und sowas, die eigentlich nicht hätte dringend irgendwie so sein müssen. Ja, ne? Lustig. Also, ja. So hätte das Buch eigentlich gar nicht nötig gehabt, gerade auch so von Rotzbrechen, Sams und sowas, was macht, was es will und so und irgendwie schon offene Familienkonzepte hat und einfach unglaublich viel Spaß macht beim Lesen. Wenn es irgendwie rumreimt und Sachen kaputt macht und vor allem alles aufisst und so. Hm. Das ist schon sehr empfehlenswert. Also es ist tatsächlich der einzige Minuspunkt irgendwie sind diese und die dummen Liebesgeschichten. Ich finde, beim Sams gibt es noch den Minuspunkt, dass dieser böse Junge halt so klassischen Zeichen von schlecht unten. Also was ist der? Der ist irgendwie groß, der ist hässlich, der ist dick. Ja, der ist heiß und so. Genau. Ja. Und das fand ich nicht gut. Also, ja, ja, stimmt. Ja. Oh. Comics. Comics, also ich meine, für uns hatte Comic irgendwie eine sehr große Bedeutung, den wahrscheinlich harten Schritt gehen darf und Comics irgendwie auch Manga, dass ich auch das auf Mangas ausweite. Okay, bestimmt. Dass das zum Beispiel irgendwie für uns ja pädagogisch als Leseanreiz gedient hat. Also irgendwie das Kind wollte total gerne Naruto-Mangas lesen, als er noch nicht lesen konnte, irgendwie. Und wir haben gesagt, hier nichts, das ist nicht nur ein Bilderbuch, sondern das sind irgendwie Texte und das ist irgendwie auch wichtig zu verstehen, irgendwie um die Bilder zu verstehen und so. Und irgendwie, dass er sowas erst kriegt, wenn er lesen kann. Ich glaube, die lohnen sich übrigens auch nochmal genauer angeguckt zu werden. Aber ich habe keinen Bock, mir das anzugucken. Ja. Er liest es ja auch nicht wirklich mehr. Also es ist auch gerade, ich glaube. Er möchte sich aber neue ausleihen. Ja, gut, aber er weiß auch gerade nicht. Also so, klar. Asterix und Obelix? Auch schlimm. Ja. Oh ja, auch richtig schlimm. Auch schlimm, aber ich habe auch Popkultur fördert. Ich habe meine Kindheit mit Asterix und Obelix verbracht. Irgendwie ganz, ganz heftig. Und es ist irgendwie so ein. Naja, da sind wir wieder. Auf der einen Seite muss man halt so Popkultur vermitteln auch, oder ich finde das schon auch wichtig, und man guckt immer in der eigenen Kindheit. Also irgendwie. Also es ist halt lustig. Ich glaube, alles Mögliche, wenn es, also vielleicht einfach so diese versuchen, die Waage zu halten zwischen. Ist die Kerze gerade ausgegangen? Ja. Deswegen hat sie gerochen. Zwischen irgendwie so gut, er kennt das und er möchte das gerne irgendwie angucken und er findet das spannend. Und dann eben eher halt wieder das Ding zu machen von okay, und dann gibt es noch was dazu. Dann gibt es halt irgendwie die Idee, nochmal irgendwie andere Comics oder andere Bücher oder so zu lesen. Weil ich meine, Bücherthemen irgendwie für Grundschulalter, nicht nur Bücherthemen, sondern insgesamt Themen irgendwie für Jungs und Mädchen in dem Alter, ist ja irgendwie auch mal grundsätzlich irgendwie Hexen und Feen und Prinzessinnen für die Mädchen und Piraten und vielleicht noch so, was war es, Piraten, Ritter und Fußball für die Jungen. Fußball, genau. Das ist auch richtig. Und das war's. Und ich meine, dafür haben wir dann wiederum Ninja gibt's noch. Also so Ninja-Dinger gibt's ja auch noch. Und naja, aber dafür irgendwie haben wir dann doch irgendwie ganz schön viel verschiedene Sachen, zumindest irgendwie, was so diese Buchgeschichten angeht. Und die nehmen ja doch auch irgendwie Alltag ein und irgendwie Fantasiewelten und sowas. Das ist irgendwie nochmal ein. Da geht's nicht um solche Sachen ausmachen. Ich kann mich übrigens daran erinnern, ich kann mich ja eher an wenig erinnern, was ich so als Kind gemacht habe. Aber mir wurde halt auch vorgelesen als Kind. meiner Schwester und mir. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, und das finde ich im Zusammenhang mit Büchern und Vorlesen eine sehr spannende Erinnerung, dass meine Schwester eine Phase hatte, wo sie ganz dringend Hani und Nani vorgelesen haben wollte. Und mein Vater hat das dann vorgelesen immer. Und ich war eigentlich schon ein bisschen zu alt. Und mein Vater fand es total blöd. Und hat sich die ganze Zeit lustig gemacht über diese Bücher. Und zwar immer, also ich weiß nicht, ob ihr Hani und Nani kennt. Bisschen. Ich weiß nicht, es kann sein, dass die inzwischen mal umgeschrieben wurden. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Auf jeden Fall war das halt früher so, dass die durchgängig irgendwie, das sind ja auch so total verblödete Bücher, ne? Die sind ja überhaupt nicht intelligent. Da sind die netten und guten Mädchen, blond und freundlich, haben blaue Augen. Und die bösen und hinterhältigen Mädchen sind alle dunkelhaarig und haben irgendwie so dunkle Augen und haben auch so einen harten Zug um den Mund und so. Also so ganz krass. Und es kommt immer und immer wieder. Und ich erinnere mich halt, dass mein Vater das auch wirklich jedes Mal wieder betont hat. Also jedes Mal wieder gesagt hat, was weiß ich, ob es irgendwie sowas war wie die böse und welche Haarfarbe hat sie oder irgendwie sowas. Ne? Also so Bewusstsein dafür geschaffen hat, dass da in dem Text was gemacht wird. Und das hat sich bei mir total eingeprägt. Und zwar auf einer Metaebene. Und das finde ich eine sehr spannende Erinnerung. Ja. Ja. Ja. Und ich glaube, ich habe auch grundsätzlich merke ich auch, dass irgendwie so Geschichten, die sich erstmal auch nicht um Menschen drehen, echt nochmal einen Tick leichter sind. So, also da werden natürlich trotzdem irgendwie Sachen können genauso blöd und plump irgendwie behandelt werden, aber manchmal tun sie das, vielleicht fällt es schwerer oder man muss es noch vorsichtiger machen, keine Ahnung. Wie komme ich jetzt da drauf? Führe? Naja, genau, ach ja. Richtig bewusst wurde mir das bei dem, nachdem wir die Geschichte, die queer reflektierte Geschichte Unser Haus gelesen hatten. In dem es ja einfach ganz viel um Familienkonstellationen, Freundschaft, Zukunftsideen irgendwie geht. Und das aber einfach sehr, sehr realistisch war. Ich fand die ja echt schlecht, die Geschichte, ne? Gibt es, also das Nette ist, es gibt es halt frei. Auch im Netz. Ich werde die wahrscheinlich genügend rezensieren, weil ich sie wirklich zwischendurch nicht gut finde. Und es war halt auch einfach so, dass, also so, ich habe, also es ist, ich habe mich auch gefühlt, dass ich irgendwie gerade ein sehr plattes Stück Pädagogik dem Kind vortrage. Und dass zwar schon manche Sachen irgendwie wichtig sind, und aber so irgendwie auch so dieser Rahmen von Gute-Nacht-Geschichte auch nicht gepasst hat wirklich und so, sondern vielleicht war es einfach der falsche Rahmen auch, vielleicht wäre es in anderen Kontexten nochmal leichter gewesen, da diese Geschichten irgendwie einzubauen oder so. Und da habe ich aber gemerkt, irgendwie so auch, weil wir ja darüber geredet hatten, dass ich eben nicht so dieses, das antirassistische Buch oder das antisexistische Buch oder das antihomophobe Buch oder das pro viele diverse Lebensweisen Buch brauche, sondern irgendwie, ich brauche Geschichten und die sind nett erzählt und da sollen halt irgendwie diese Abwertungsgeschichten irgendwie sollen da nicht so krass sein oder sollen irgendwie differenziert sein oder irgendwie nicht durchgängig oder irgendwie brüchig, also so irgendwie so ein, dass mein Anspruch, also auf einer, meine Ansprüche da auf einer ganz anderen Ebene liegen, von irgendwie so, das kann man durchaus anders machen irgendwie und dabei total viel, ne, da irgendwie ordentlich viel offen lassen, wie Wesen miteinander umgehen. Vom Ansatz her fand ich das auch total gut, das Buch. Ich glaube, es ist halt so ein bisschen, in der Umsetzung hapert es, glaube ich, einfach so ein bisschen. Aber wir können es ja auch auf jeden Fall verlinken. Es ist halt so ein offenes Buchprojekt, also unter freier Lizenz. Ein Buch, das versucht, eben nicht irgendwelchen Ismen zu verfallen. Na, schaffen wir noch ein letztes Thema? Oder? Ich glaube eins und dann ist auch mal gut, oder? Okay. Da ist schon echt so ein bisschen ruhig. Oder müssen wir uns auch, brauchen wir ein Wunschthema? Muss ja auf jeden Fall noch. Wir können auch einfach einen zweiten Teil. Wir können auch einen zweiten Teil machen. Wir sind ja eh in 2 Wochen lang. Das ist perfekt. Wir hören jetzt auf. Wir haben noch. Wir hören jetzt auf. 1, 2, 3, 4. 4 haben wir noch. Ja, siehst du, wir haben schon 4 gemacht. Wir haben wir durch. Gut, wir können jetzt einfach. Leute, wir wollen auf. Wir hören jetzt okay, jetzt auf. Ist das aufregend? Du musst jetzt leider deiner Mütze bleiben. Ja, nein, du hast jetzt. Du hast jetzt kalte Öhrchen. Die nächsten. Aber es soll milder bleiben. Werden. Dann bin ich aber krank, wenn wir das nächste Mal podcasten wollen. Ach, dann bist du schon wieder gesund. Ja. Kriegst noch einen Tee. Was hören wir denn jetzt? Wir hören jetzt einen Bandnamen, den ich nicht richtig aussprechen werde. Mzai oder Mzai mit Story About Girl in der Dub-Version. Yeah. Damit ein fröhliches Stößchen an KT-Time, ne? Mhm. KT-Time. Wieso? Über diesen Account, Twitter-Account, sind wir auf diese freie Musik gekommen, haben sie uns angehört und sie sofort in den Podcast gepackt. Ja, sofort. Stößchen. Stößchen. Stößchen. Bis in 2 Wochen. Genau. Ja. Tschüss. Halt, ich muss hier. Ja, tschüss. Should be strong.